Hier im Land der Möglichkeiten. Ha! Ich sehe uns zu, wie wir in unserer Freiheit suhlen. Naja, du kannst sagen, was du willst, aber es ändert nichts, weil die Korridore der Macht einen Ozean weit weg sind. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Das sind Sie. Hallo. Guten Abend. Heute ein Mann zu kurz, leider. Aber wir machen das trotzdem. Wir sind da. Also auch weil sich jemand gewundert hat im Chat, dass wir spät angekündigt haben. Manchmal brauchen wir einfach lange, um einen entsprechenden Titel auszubaldowern. Diesmal hat es sich gelohnt, auf den richtigen Titel zu warten, würde ich sagen. Ja. Und es lohnt sich auch gar nicht so sehr, dass in diese dollen Vorankündigungen, von daher, Schittrupp. Es ist aber eine liebgewonnene Tradition, die ich Das nicht stimmt. missen möchte. Ne, die Titel an sich sind sowieso wichtig, das ist klar. Oh, ich sehe gerade hier auf Twitter der gute Bart Sissé, den ich gerne lese. Der hat ein Like für Sie ist ein Like gegen Böhmermann geschrieben und hat darunter ein Bild von der, wie heißt sie? Die Österreicherin. Eckert, Genau, von Ingrid, der Eckart achso. mit der mit einer Assault Rifle gepostet. Und dafür hat er lockere 7000 Likes bekommen. Scheint Okay. irgendwie, als wäre das nicht so gut gelaufen mit dem Herrn Böhmermann am Mach mal Wochenende. den Ja, Chat, ich will es auch liken. der Tenor, den ich so wahrgenommen habe, war, der Böhmermann ist doch dem Nur gar nicht gewachsen. Was traut er sich da dran? Ja, aber das haben wir auch noch auf jeden Fall in der Sendung relativ weit So, hinten. ist jetzt im Chat hier zur Sendung. Da kann jeder nochmal liken, der Twitter hat. Ja, Warhammer 40.000 haben wir gerne gespielt früher, als wir noch nicht gerafft haben, dass GW irgendwie nur unser Bestes will, nämlich vor allem viel Geld und immer neue Editionen und immer teure Charaktermodelle. Und ja, haben wir gerne gespielt. Auch heute noch spiele ich gern die guten alten Dawn of War 1 und 2. Grüße gehen raus an Simon Strick, mit dem ich letztens einen Schwanzvergleich hatte, wer schon länger Warhammer spielt. Ja, den er knapp gewonnen hat, glaube ich, dummerweise. Aber naja, was soll man machen? Also ich lese daraus, er ist quasi auch Teil der alternativen Rechten. Nee, er ist ja schon immer, ich glaube, er hält sich da eher schon immer für eine Art von den Guten, die schon immer gewusst haben, dass der Imperator böse ist. Und genau darum geht es in diesem Artikel von PC Gamer. Warhammer 40.000 neue Auflage sieht zugänglich, nostalgisch und vielleicht ein wenig weniger anziehend für Nazis aus. Ja, also. Ich verstehe es gar nicht. Ich weiß nicht, ihr wart nie in dieser Community, Tabletop und so weiter, nehme ich an. Leute, die diesen Artikel schreiben, ich habe da viele Jahre drin verbracht, einfach auch beruflich. Wie viele ja auch schon wissen, habe ich schon öfter erzählt. Ich habe lange Jahre in Läden gearbeitet, die so einen Kram verkauft haben. Nicht bei GW direkt, sondern natürlich immer nur in braven, freundlichen Spieleläden in deiner Umgebung, die ihr auch öfter besuchen solltet, weil es gibt nämlich nicht mehr viele. Tabletop ist jetzt das, wenn man einfach auf dem Tisch spielt, ja? Tabletop ist nicht, wenn man einfach auf dem Tisch spielen kann. Okay. Tabletop ist, wenn man ganz viele Figuren liebevoll anmalt und Gelände baut und dann auf einem Tisch, aber auf diesem Tisch ist dann meistens so eine Art Diorama von einem Gelände, was weiß ich, das kann ja alles Mögliche sein. Gibt ja ganz viele verschiedene Tabletops, historische, Okay. Fantasy, Science Fiction hast du nicht gesehen. Okay, jetzt kann ich mir was unter vorstellen. Schön. Genau. Und hier geht es halt darum, es gibt eine neue Auflage von 40K und hier sieht der Mensch halt, dass das halt das weniger anziehend für Nazis ist. Was er halt nicht versteht, ist, dass die Leute, die das ernst genommen haben und geglaubt haben, der Imperator sei irgendwie ein Guter und diese ganze Nazi-Ästhetik, die das Imperium umgibt, sei irgendwie cool, weil die gut sind oder weil die cool sind oder was auch immer, die haben es nicht verstanden und über die haben wir schon immer gelacht. Das ist wie die Leute, die bei Battletech unbedingt Haus Steiner spielen wollen, weil das Name irgendwie deutsch klingt und sie da irgendwie was reinprojizieren. Wir haben über die Leute gelacht. Die haben uns leid getan, weil sie nicht verstanden haben, dass halt. Und jetzt, er schreibt hier, ja, aber die Romane und das ganze Zeug hätten in letzter Zeit das verwischt, dieses Ding, dass halt niemand gut ist in diesem Universum. und dass auch die Menschen böse sind in diesem Universum, hätten die Menschen immer mehr in die Richtung der Helden gerückt, ja, was natürlich auch bei einem, ich meine, Menschen denken sich was aus und dann stehen Menschen noch oft im Zentrum von dem, was Menschen sich ausgedacht haben. Ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wollt ihr ein Alien einladen, das uns einen Tabletop schreibt, damit das weniger terrazentrisch ist oder was genau? Ja, außerdem wird hier gelobt, dass halt die Regeln jetzt einfacher sind. Das haben wir ja auch schon in vielen Spielen gesehen, dass ich erinnere nur an D&D 4th and 5th Edition, dass halt Regeln rausgenommen werden, um den Kindern von heute halt zu ermöglichen, nicht so oft frustriert zu werden von den Regeln, was halt hier heißt, dein Regiment Space Marines wird vielleicht nicht so schnell ausgelöscht wie im alten Spiel oder dein Charakter kann auch mit 0 Hitpoints noch überleben oder was auch immer. Was ich halt nicht sehe hier ist die Notwendigkeit, irgendwas an der Lore zu ändern, weil es tut mir leid, es gibt kein Menschenrecht darauf, etwas zu verstehen. Ja, um Warhammer zu spielen, muss man schon über eine gewisse Intelligenz verfügen, würden die Rick and Morty-Fans jetzt sagen. Ich meine, klar, aber das ist doch mit jeder Kultur so. Wenn ich was nur für Face Value nehme und nicht verstehe, was der Subtext mir dazu sagt, dann Pech gehabt, also für dich. Aber dafür kann man ja nicht das Werk irgendwie, also man kann Starship Troopers nicht dafür verdammen, dass es eine Nazi-Ästhetik hat und dass ein paar Leute nicht verstanden haben, was Paul Verhoeven damit bezwecken wollte. Ja, und dann, er sagt hier, inzwischen habe das Spiel praktisch den Stand, also das Imperium sei zwar faschistisch und böse, aber es sei ein notwendiges Übel, um das Überleben der Menschheit zu ermöglichen. Und vergleicht es dann mit unter Mussolini seien ja auch die Züge pünktlich gewesen. Und das ist exakt die Fallacy, die Nazis dann anzieht, ja. Dann machen wir am besten nur noch was über beige Würfel. Über unpünktliche Züge als Nazis so ungefähr, ja. Die ziehen keine Nazis an. Hauptsache weichgespült, Mama. Keine Ecke, keine Kante mehr, an der du dich irgendwie schneiden kannst, gar nichts mehr, sondern alles nur noch extrem verträglich. Das ist wie Haferbrei, weißt du? Haferbrei ist auch extrem verträglich und man kann davon sicher irgendwie leben. Aber möchtest du den zu jeder Mahlzeit? Ich denke, nee, geht ja. Auch nicht Ketchup oben drauf oder so. Oh ja, hab ich auch vorhin gehört. Ja, ich habe ihn gerade schon erwähnt, den Rick und den Morty. Und die haben mal wieder mal so einen Fall. Der gute Mann hier, der Justin Roiland, ist ja komplett aus Rick and Morty und all seinen anderen Projekten rausgeflogen, nachdem jemand ihn als häuslichen Gewalttäter angezeigt hat. Ja, der war sowohl die Stimme von Rick als auch von Morty, also jetzt nicht unwichtig. Ja, und lustigerweise, wir kennen ja alle den Slogan, glaubt Frauen und so, glaubt ihnen alles, was sie euch sagen, weil das ist, die sind die Opfer und so, aber jetzt hier sagt halt das Gericht, es konnte nicht beweisfest feststellen, dass das nicht nur Behauptungen sind. Hm? Natürlich wird es jetzt wieder heißen, dass das Patriarchat irgendwie da mitgespielt hat, um halt mit seinen typischen patriarchalischen Werkzeugen wie Beweisen, Gerichtsverfahren etc. halt hier den Mann weiß zu waschen, obwohl er halt ein böser Verbrecher ist. Ja, weiß zu waschen. Hat er denn seinen Job schon zurück oder was? Nö, ich glaube nicht. Also, das ist auch nicht ganz gegessen, nö, oder? Nö. Und er sagt halt, ich habe immer gewusst, dass das falsch ist und ich hatte nie einen Zweifel, dass dieser Tag kommen wird. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Fall vom Gericht abgewiesen worden ist. Aber zur gleichen Zeit bin ich tief getroffen von den schrecklichen Lügen, die über mich verbreitet worden sind. Vor allem bin ich enttäuscht, dass so viele Menschen so schnell waren, halt ein Urteil über mich zu fällen, ohne Fakten zu kennen. und als Basis dafür nur die Worte einer verbitterten Ex genommen zu haben, die halt versucht hat, den halt die juristische Aufarbeitung zu umgehen und halt direkt über den öffentlichen Pranger halt ihn zu canceln. Das hat wohl geklappt und das ist traurig, aber jetzt, wo die juristische Aufarbeitung beendet ist, bin ich entschlossen, mich nach vorne zu blicken und auf meine kreativen Projekte und auf die Wiederherstellung meines guten Namens zu konzentrieren. Ja, das hat er kommentiert mit einem Wort, nämlich Justice, Gerechtigkeit. Okay. In den nächsten Wochen beobachten, ob sich das auch bewahrheitet oder so. Ich hoffe es für ihn, dass das funktioniert. Ich habe noch einen kleinen Einschub, hatte ich nämlich vergessen. Es gab diese Woche nämlich noch so ein ähnliches Ding aus der Videospielbranche, und zwar den Chris Avellone. Da hatten wir, glaube ich, damals noch drüber gesprochen, als das kam. Das ist so ein Entwickler, und dem wurde vorgeworfen, dass er irgendwelche Frauen betrunken gemacht haben soll bei irgendwelchen Firmenveranstaltungen und so. Und die beiden Anschuldigerinnen von dem haben sich jetzt davon distanziert, von den Anschuldigungen, hier mit so einem Public Statement. Und meinen halt, der hätte weder irgendwelche Firmengelder veruntreut, was sie ihm auch irgendwie vorgeworfen haben, noch irgendwelchen Frauen irgendwas angetan, zumindest nicht nach dem, was sie irgendwie wüssten. Also der ist jetzt auch geklärt quasi, aber das war halt auch wieder so ein Fall von, ja, man macht halt eine Anschuldigung und die Leute müssen sofort entlassen werden, weil würde sich ja keiner ausdenken. Und hat er nicht darüber auch seinen Job bei Bloodlines 2 verloren, bei Vampire? Sicherheit, ja. Also ich meine, Chris Avellone ist halt auch keine kleine Leuchte, ne? Für die Leute, die sich nicht so auskennen. Der hat an der Seite rechts, ach so, genau, Planescape Torment, ja. Fallout 2, Fallout New Vegas, Divinity Original Sin 2, Prey, Into the Breach, Star Wars, Knights of the Old Republic 2 und so weiter und so fort. Ja. Also das ist niemand, der irgendwie mal Zoe Quinn-mäßig was gestrickt hat, sondern jemand, der seit Jahrzehnten ganz oben dabei ist. Und den hat man auch canceln können. Ja, und der Herr Kane hat einen Artikel dazu geschrieben. Den ja, doch, damals schon, als das war, da hatte ich, glaube ich, hatten wir auch in der Sendung, da hat er von Anfang an schon sehr kritisch darüber berichtet, also halt gemeint, dass an den Anschuldigungen wahrscheinlich nicht viel dran ist. Hm. Und ja, sieh da, so sieht's aus. Ja, jetzt der Arne Hoffmann von Generama mal dem Artikel in der Korrektiv, beziehungsweise Süddeutsch, ich glaube, die waren wohl gleich gewidmet, und das ist nicht ganz so unrecht, beziehungsweise was mir eben aufgefallen ist, dass da tatsächlich irgendwie so die alte Schiene gefahren wurde, offensichtlich wie schon vor mehreren Jahren eben, wo dann immer die Männerrechtler in eine Schmuddelecke geschoben werden oder so, und mir ist vorhin schon aufgefallen, und gerade auch wieder, dass es doch oft mit Vorurteilen zu tun hat. Aber davon mal ganz ab. Geht halt der Artikel, er schließt in seinem Verlauf zunehmend polemisch gegen Positionen, gegen Väterrechtler. Der Väterrechtler, die das überholte Motto, das Kind gehört zur Mutter, bei Scheidungsfällen hinterfragen. Ja, und dann kommen sie über den Wunsch der Väter, mit ihren Kindern zu tun zu haben, über die häusliche Gewalt, die ihnen vorgeworfen wird, über ja, das arme Kind und die arme Frau und so weiter. Und die bösen Männerrechte, also wirklich die übliche Schiene, die wir eigentlich schon, ja, ich habe jetzt schon fast gedacht, die wäre abgehakt sozusagen, aber es taucht dann eben nochmal auf, als gebraucht. Oh, was für ein übles Zitat hier. Mhm. Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Ich würde sagen, verbitterte, enttäuschte Väter werden wie beim Rattenfänger von Hameln vereinnahmt von rechten Väterrechtlern. Ja, es wird dann eben auch so eine Vermischung behauptet. Aber die Pipeline ist natürlich unterschiedlich, überhaupt nicht gibt, ne? Weil, dass man irgendwelche Frauen mit schlechten Erfahrungen oder so direkt für einen Feminismus kapert. Ne? Oder dass man Kindern schon in der Schule eintrichtert, wer die Bösen sind, und wer die Guten. Ein Beispiel ist der Verein Forum Soziale Inklusion. Habt ihr das nicht letztens erst versucht? Ja, das probieren sie natürlich jetzt schon wieder. Der Name klingt harmlos, und das fand ich auch gut, was der Hoffmann dazu sagt, dass allein die Tatsache, dass denen nichts vorzuweisen ist, ein Beispiel dafür ist, dass sie irgendwie zwielichtig sein müssen. Verwendet es, um rhetorisch ins Zwielicht zu rücken, ja. Die Verneinung des systemischen Rassismus ist der beste Beweis dafür, dass es existiert oder so. Ne? So, ja, so ähnlich wird er auch argumentiert. Ebenso wie man es schon seit 2015 etwa kennt, ne? Mindestens. Ja, dann haben sie hier auch noch den von liberalen Männern, diesen Sebastian von Medig. Und hier war interessant, dass was sie hier geschrieben haben, was war das? Droht mit Klage auf Schadensersatz. Also Medig antwortet nicht auf Anfrage dazu, sondern droht mit einer Klage auf Schadensersatz. Und Herr Arne sagt dazu, richtigerweise, ich hätte schon gerne genauer gewusst, was konkret Medien hier mit einer Klage gedroht haben soll, wohl kaum gegen die bloße Anfrage, ja. Weil die Anfrage wird wahrscheinlich gewesen sein, ja, sie sind ja hier Vertreter der rechten, ultrarechten, Ultrarechtsbewegung. Genau, stimmt, dass das die Frauen hassen und so weiter. Ne? Ja, ja, wie ultrarecht sind sie denn? Ja, genau. Ultrarechts oder auch rechtsextrem. So you are saying Hitler did nothing wrong? Wahrscheinlich. Nach Einschätzung von Experten dringen die Positionen der Väterrechtler über die liberalen Männer in die FDP vor. Ja, stell man sich das mal umgekehrt vor. Ja. Über liberale Frauen dringen die feministische These in die CDU vor, oder was? Nee, kannst du auch in die FDP sagen. Egal das ist wo. Ja auch so. Das egal ist, wo. Ja, eben, also. Das kriecht überall rein, aber Väterrechte sind Bu-Bä-Bä. Ja, klar. Das sind rechts. Ihr seid irre. Die Hälfte dieser Bevölkerung ist sowieso anscheinend dann rechts. Ich meine, weil die haben ja, dann sind ja Männer, die Väterrechte haben, oder was? Ja, Männer sind von Haus aus schon rechts. Kennt man ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, aber die Knochen sind. Müssen nur besonders links werden, damit sie vielleicht nicht mehr rechts sind, aber eigentlich schaffen sie es nicht mehr. Es sollte tatsächlich so Menschen geben mit einer latenten Gewaltneigung oder so, die immer so mitschwingt, aber im Prinzip würde ich sagen, Gewalt hat Ursachen, ne? Und wenn man immer nur sagt, so die Gruppe, dann trifft man einfach die Ursachen nicht. Das heißt, ob das jetzt Herkunft ist oder Geschlecht oder so, dann trifft man einfach die Ursachen nicht. Ne? Die wollen ja natürlich wieder aufs Wechselmodell hinaus. Aber die Ursache ist, die Ursache wäre ja, man müsste zugeben, dass Frauen auch Fehler machen. Und das ist halt im heutigen Klima nicht gewünscht. Too female, too fair. Ja. Männer werden unter Vorurteil abgehandelt, habe ich den Eindruck. Das passt ja dann auch dazu. Gegen das Männer kann man gar keine Vorurteile haben, Mammon. Ist auch vielversprechend hier oder viel sagend, viel mehr. Die FDP distanziert sich auf Anfrage von den liberalen Männern. Man weise darauf hin, dass der Verein keine Vorbildorganisation sei. Mögliche Nähen des Vereins zu anderen Gruppen oder Positionen seien nicht bekannt. Auch das ja, ist weil ihr die auch erfunden der habt, die 5 Jahre alt ist oder so. Ihr habt die scheiß Nähen erfunden. Das ist das Ding. Ja. Für die FDP irrelevant, ja. Ja, mittlerweile, als sie die Themen noch auf dem Zettel hatten, haben sie, glaube ich, mehr Zuspruch eingefahren als jetzt. Ja, das ist das übliche Problem aus meiner Sicht, dass diese ganzen Leute, die da Zuspruch dem geben, die treffen sie halt nicht auf irgendwelchen, also das sind halt keine Journalisten, die dazu fragen, sondern die Journalisten, die dazu fragen, sagen, ja, sie haben ja diesen zwielichtigen Verein. Sagen Sie mal was dazu. Ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Was wollen die denn? Ja, kann ich Ihnen erzählen? Ja, die wollen, dass die alle hier an die, in den Herd kommen hier und tralala. Und ja, bin ich dagegen. Finde ich ganz furchtbar. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, distanziere ich mich von. Würde ich nie unterstützen oder was. So ist das doch. Das ist die gleiche Scheiße mit dem ganzen Kram. Genderei, ja, was halten Sie denn von der Genderei? Gibt es Leute, die Genderei schlecht finden? Ich bin hier super toller Journalist, der dich das fragt, FDP-Mensch, äußere dich mal. Ja, jeder wie er will, tralala, ist ja nicht so schlimm. Und wenn unsere Julis hier rumgendern wollen, dann sollen sie halt rumgendern. Macht euch mal nicht fertig so. Ne? Und die ganzen Leute, die da aber wählen sollen, die machen sich da draus halt was, aus meiner Sicht. Ja, und die ganzen denen ist schweren überhaupt Konflikte, nicht die damit egal. Einhergehen, die werden halt überhaupt nicht angegangen, ne? So, eben diese Eltern-Kind-Konflikte oder das mit den Gewalt guck und so mal, weiter. Das hatte ich noch gar nicht gelesen hier. Hier geht es ja auch direkt um Justin Roiland. Sowas aber auch. Achso, ach so, das ist, da geht es um eine andere Sache, okay. Ich dachte schon in dem Artikel, was auch um Justin Roiland gegangen ist, hat mich jetzt auch gewundert. Nee, das ist schon was anderes, ja. Ja. Ja, unmöglich, ne? Also ich meine, die kriegen natürlich jetzt Aufwind mit feministischer Außenpolitik und Reschke-Fernsehen. Die hat ja auch einen ganz tollen Beitrag gemacht über Männer und Frauen natürlich, wie unterschiedlich und wie schlimm das alles ist und so weiter. Und hier, die Mandat wehren sich dagegen mit einem offenen Brief. Ja, anscheinend wurden die ja namentlich erwähnt auch da drin. Ja, die wurden auch erwähnt, aber eigentlich nur so. Ja, Mandat, das ist ja eine tolle Namensverhohnepiepelung. Das war es eigentlich mit Mandat. Und dann haben sie noch ein Okay. bisschen drüber hergezogen, aber schon auch irgendwie behauptet, die wären so und so feindlich und so weiter. Genau. Das dankenswerterweise noch einen Text hochgezogen. Wollte ja nicht suchen bei mir. Ja, die hatten, glaube ich, schon vor einer Weile mal hier was geschrieben, aber es sind ja auch immer dieselben Argumente, die die bringen. Kann man ja auch mal praktisch ähnliche Sachen zurückschicken oder mal veröffentlichen. Wir sind einfach ein Verein von Männern und Frauen, der sich für die berechtigten Anliegen von jungen Vätern und Männern einsetzt. Wir haben uns mit unseren Anfragen an Gleichstellungsbeauftragte gewandt, die angeblich für die Gleichstellung für Frauen und Männer zuständig waren. Doch diese haben abgewiegelt und gemeint, dass unsere Anliegen zwar berechtigt seien, sie sich aber nicht auch noch um Jungen und Männer kümmern könnten. Sie gaben uns stattdessen die Empfehlung, uns zu vernetzen und uns für unsere eigenen Anliegen einzusetzen. Ja, klar, das ist auch nicht neu. Das haben wir getan. Und jetzt behaupten Sie, dass das, was uns die Gleichstellungsbeauftragten geraten haben, frauenfeindlich wäre. Ja. Oder wird hier noch die Bildungsförderung angesprochen? Leseförderung? Erinnert mich in gewisser Weise auch wieder an Gamergate. Ne? Macht doch euer eigenes Ding. Und dann machen die Leute ihr eigenes Ding und dann ist das eigene Ding aber natürlich ein Hort für rechte Nazis, bla, hast du nicht gesehen, alles böse. Haben da nicht die Spieler den Frauen gesagt, macht doch euer eigenes Ding und das klappte Ich eben glaube, die haben nicht? sich das gegenseitig gesagt dann. Na ja, gut, das kann sein. Make yourself. Ja, dann sind die Selbstmordprobleme noch angesprochen, das hat ja auch zugenommen wohl. Gerade bei den Jugendlichen habe ich das heute noch gehört. Wir möchten, dass sich das ändert, ja. Ja, dann hört doch mal auf zu versuchen, Jungen irgendwie schon in ihrer Kindheit zu verbiegen und aus ihnen Frauen zu machen. Wie wäre es damit? Also hört Ja, auf, ist ihnen zu möglich. erzählen, sie seien toxisch. Hört auf, ihnen zu erzählen, sie seien an allem schuld. Und sie würden es nur wegen Männern und Jungen würde es Kriege geben und all so ein Unsinn. Diese ganze Ja. Kalenderspruch-Scheiße, die halt völlig ausblendet, dass Frauen genauso gierig, egoistisch, dumm und was weiß ich sein können wie Männer. Das führt halt zu nichts. Wir hatten bisher halt vielleicht ein falsches Bild von einer unselbstständigen Frau bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber jetzt haben wir halt ein Bild von einer Frau, die nichts falsch machen kann und einem Mann, der ein Trottel ist oder gleich ein Nazi. Wie sollen denn Jungen in so einem Klima gesund aufwachsen? Ja, gar nicht wahrscheinlich, ne? Nö. Gibt es da so eine Agenda oder so? Nee, Was man meintest möchte du denn halt lieber, vorhin? dass die halt anders werden. Ich meine, Ja. jede Kleinigkeit wird heute als Auffälligkeit, werden die zu Ärzten und Psychiatern geschleppt und wird ihnen irgendwie Ritalin eingeflößt. Aber dann sehe ich so Szenen wie das Mädchen, das da von dieser Jugendgang misshandelt worden ist in diesem Video, was letzte Woche rumging. Ja. Und dann frage ich mich, ja, habt ihr vielleicht vergessen, den anderen auch zu sagen, dass sie sich benehmen sollen, nur weil die halt ganz biologisch, also da ist ja auch dann wieder dieser Knick da drin, ne? Nichts ist biologisch, alles ist nur so, aber hier trennen wir trotzdem brav. Bei der Gewalt sind die Männer biologisch irgendwie anscheinend doch schlimmer. Aber Frauen müssen wir eigentlich gar nicht sagen, dass sie niemanden erniedrigen und foltern müssen sollen, weil die wissen es ja von ihrer Natur her. Jetzt sag doch Ja, nochmal, warum meintest, ansonsten waren warum die es keine Frau wahrscheinlich. gegen Männer geben könnte. Das hat mich nochmal interessiert. Weil eigentlich ist es ja überall beobachtbar. Ich meine, ich habe jetzt an die Männer, an diese Pickup gedacht dabei. Also, da wird dann von den Frauen behauptet, die Männer würden sich nicht für den Charakter interessieren, der Frauen, nur weil sie im Prinzip offen für mehr als eine sind sozusagen oder davon ausgehen vielleicht, dass die Frauen, denen sie da begegnen, schon okay sind, da brauchen sie sich keine Sorgen machen über den Charakter oder so, während Frauen natürlich sich Sorgen machen um den Charakter, deswegen ist es auch wichtiger, finden sich damit zu beschäftigen oder so. Und sie machen sich ja gleich so Sorgen, dass sie eben den anderen, ihren männlichen Gegenüber da gleich mit Vorurteilen im Prinzip überziehen, nämlich er wäre möglicherweise gewalttätig, latent dies, jenes, was weiß ich nicht. Ne? Es also, die Vorurteile Woche, sehe ich schon. Eigentlich. Gab die Woche auch eine interessante Tweet-Chain von Vocal Distance über Partnerschaft und Dating-Kultur und sowas. Das fand ich auch super interessant, wo sie dann sagen, halt diese Dating-Kultur, die wir heute haben mit Tinder und dem ganzen Unsinn, wenn da eine Frau einmal irgendwie einen Zehner schießt, sozusagen, dann glaubt sie, das wäre halt ihre Schublade. Ja? Mhm. Und deswegen können immer weniger Männer, immer weniger Frauen irgendwie genug sein. Und was das dann wiederum für diese armen Kinder, die heute Kinder sind, bedeutet, denen das Männliche komplett abtrainiert wird. Ja? Und die sollen dann in der Hormonphase, in der Pubertät, sollen sie dann mit Leuten konkurrieren um die Frauen, die halt aus dieser Verweiblichung rausgehalten werden von ihrer Kultur. Ja. Die sehen noch gar nicht diese ganzen Konflikte, die auf uns zugelaufen kommen mit hoher Geschwindigkeit, die Demografie und dieser ideologische Eingriff in die Definition von Maskulinität, würde ich schon sagen, oder Männlichkeit. Ja. Man muss auf jeden Fall diesen Vorurteilen entgegenarbeiten, finde ich. Das ist nicht in Ordnung so. Das ist aber jedenfalls auch nicht der einzige Aspekt, weil ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass diese Schere Männersuizid und Frauensuizid in keinem Land der Welt so hoch ist wie in Russland. Ne? Also, weil das ja auch dann von solchen Leuten so hingedreht wird, so nach dem Motto, das wäre irgendwie das Männerparadies oder so, wo irgendwie Ehegewalt nicht bestraft wird und solche Sachen. Ja, oder weil die Schwulen es schwer haben oder so, das ist ein Blödsinn, ne? Ja, das spielt dann, glaube ich, schon mit rein, dass die das da schwer haben, in diese Statistik, das mit Sicherheit. Aber es wird ja so hingedreht. Also, nee, das meinte ich nicht, sondern dass das Männlichkeitsparadies sozusagen gelobt wird, weil die Schwulen eben sich... weil die Schwulen da eben so schwärmen oder sowas. Aber das ist ja Quatsch irgendwie. Die Männer und die normalen. Ja, es wird halt so dargestellt, als wäre das so ein Männlichkeitsparadies, obwohl das halt eben, das Leben da halt viel weniger wert ist. Und das scheint sich auf jeden Fall da niederzuschlagen. Also die Schere ist nirgendwo so groß wie da. Also, ja, auch wenn das jetzt stimmen würde, was diese Heinis so, halt immer behaupten, ne, dass das ja den Männern so unglaublich helfen würde, wenn sie dazu sowas hinkommen. Ne? Das ist einfach absoluter Schwachsinn. Und ja, ich meine, das ist die Scheiße, wo ihr Kram dann wieder drauf hinlaufen wird, weil das ist ja logisch. Ich meine, jetzt ist es alles so nach dem Motto, ja, Larifari, jeder wie er will, und angeblich ist diese Gesellschaft hier so einengend, in der jeder kann, wie er will, aber diese scheiß autoritäre, linksautoritäre Gesellschaft, die sie da irgendwie anstreben, wenn es dann wieder darum geht, dass Leute einen leeren Magen haben oder so, dann wird diese ganze Kacke aber schneller wieder egal sein, als sie sich das vorstellen können. Und dann wird es wieder wichtig sein, wer hier puckeln kann. Und dann ist auch nichts mehr mit irgendwie hier, ach, die Polizei ist so böse oder so, sondern na, dann werden die Panzer wieder aufgefahren, um die Leute da auf Linie zu halten oder so. Und dann gibt es keine NGOs mehr, die darüber diskutieren, ob das jetzt ein gerechtes System ist oder nicht oder so. Da wird befohlen und gefolgt, ne, mit dieser Scheiße. Das ist diese Welt, die die Leute da irgendwie anstreben und irgendwie meinen, das wäre ein Gegenentwurf zu diesen anderen Sachen, aber ist es nicht. Das ist genau derselbe Scheiß. Das, was wir aktuell haben, ist ein Gegenentwurf. Aber bunt ist es, Chris. Das wird doch nicht mehr bunt sein, das wird nur rot sein dann. Rot ist auch eine Farbe. Weil bunt ist ja dann nachher noch Zweifel an dem wunderbaren System, was uns in die Utopie führt. Das kannst du ja nicht haben. Also. Ja, irgendwann brauchen wir eine beige Flagge auf jeden Fall, weil diese Streifen triggern ja doch auch irgendwen dann wieder. Na. Hier habe ich auch mal reingenommen, finde ich eigentlich. Wie auch viele Finger, Winston? Ja, das ist ein starkes Stück, oder? Eigentlich, das ist, ja gut, ich meine, ein Veröffentlichungsorgan, jetzt so ein Presseorgan wie der Reichelt mit seinen Rom-Medien, die haben ja dann auch eine Pressepflicht oder wie heißt das da, Aber eigentlich finde ich es nicht in Ordnung, das Urteil. Also, und wenn wir uns untereinander Mädels nennen oder so, ja, wen kratzt das denn? Was soll das denn? Ja? Naja, hier geht es ja um eine öffentliche Nennung eines Namens und die öffentliche Nennung der Transidentität, aber ich verstehe auch nicht, warum das ein Geheimnis sein muss. Also, ist mir nicht klar. Weil. Ja, die Menschen werden schon gern eindeutig, ne? Die Trans-Leute zum Beispiel sind ja dann gar nicht so trans, die sind ja dann doch mehr oder versuchen dann eben mehr doch Frau oder Mann zu sein eben, ne? Also, das sieht man ja daran wieder, dass sie dann sich durchklagen, so ein Blödsinn. Ja, aber ich sehe hier, also ich sehe hier nicht, dass der Staat irgendeine Befugnis hat, da einzugreifen. So ungefähr. Ja, Persönlichkeitsrecht, deutsches Persönlichkeitsrecht wird mittlerweile so ausgelegt teilweise und dass der letzte Spruch noch nicht drüber gesprochen war, die wollen ja, haben sie angekündigt, da noch weitergehen, also das Urteil nicht so hinnehmen. Aber das deutsche Persönlichkeitsrecht ist aus meiner Sicht halt sowieso, also jeder, der behauptet, das würde irgendwie irgendwelchen klaren Linien folgen oder so, der macht sich entweder selber was vor oder den anderen Leuten was vor. Also aus meiner Sicht überhaupt nichts, auch schon was diese ganzen Themen Beleidigung und so angehen, gibt es da so viele Sachen, die da mal so ausgelegt werden, je nachdem, wie es gerade passt oder wie wir es gerade wollen. Und jetzt sind natürlich diese Trans-Leute, die sind natürlich ganz besonders arm dran und deswegen, ne, muss man denen das jetzt zugestehen, dass sie dann nicht Männer genannt werden oder Frauen genannt werden, je nachdem, weil sonst lösen die sich ja in Luft auf, ne? Das kennen wir ja mit hier meine Existenz wird in Zweifel gestellt, ist ja schon seit Jahren dieser Spruch, den die da drauf haben, also das kennen wir ja hier schon seit einer halben Ewigkeit, die immer diese Behauptung mit der Existenz. Unsichtbar bist du gemacht da. Nee, die Existenz wird abgesprochen. Die Existenz ist abgesprochen. Ja. Und ja, was war hier geschehen? Also die Judith Wassert hatte diesen Beitrag geschrieben, den hatten wir, glaube ich, auch damals bei uns hier in der Sendung, weil da ging es nämlich um die Amadeo Antonio Stiftung und diese Prozesskostenförderung für diese eine Person, die sich da über die Frau Wolbrecht in unglaublicher Art geäußert hatte und dafür für ihren Scheißdreck da von Amadeo Antonios auch noch Geld gekriegt hat für ihren Prozess dagegen. Und also, ne, das ist mal, ne, aber die Vollbricht muss sich das alles gefallen lassen, aber diese Person hier, da kann man nicht darauf hinweisen, dass sie als Mann geboren wurde, das geht nicht. Und wie Sie hier schreiben in dem Beitrag, wurde unsere Mandantin zuerst als Transfrau, im weiteren Verlauf biologischer Mann und zum Ende hin nur noch als Mann bezeichnet. Ja, das ist ein schweres Verbrechen. Also. Der Fake-Account hat das sehr schön zusammengefasst. Wie viele Frauen siehst du, Winston? Das wird dann in Zukunft die Frage sein. Dann kriegst du so eine Gegenüberstellung, bevor du in den Staatsdienst oder so übernommen wirst. Dann wird gefragt, wie viele Frauen siehst du? Und wenn du halt nicht genug siehst, dann kannst du leider nicht in den Staatsdienst übernommen werden, weil du musst ja demokratische Grundpfeiler und so. Weißt du? Niemand muss hinnehmen, bewusst dem falschen Geschlecht zugeordnet zu werden. Muss hinnehmen, zum Lügen gezwungen zu werden. Finde ich. Nee, das muss also jeder hinnehmen. Wir wollen noch in die Utopie, Mensch, Mars, witzig. Ja, aber man kann. Ja, es ist schon so, wenn man sich so denkt, dass es ein Mann ist und den man nicht mehr Mann benennen darf, so, dann ist es schon ein bisschen das Verbot der Realität oder so. Ne? Ja, das ist total irre. Ja, das also, doch nicht. So viel funktioniert es ja nicht. Ich meine, ich werde von Gesetzen hier eingeschränkt, die auf der Grundlage von so Sachen wie Queer Theory gemacht werden. Auf der Grundlage von Büchern von Butler und Crenshaw und solchen Leuten. Und da können wir auch wieder anfangen, Gesetze auf der Bibel oder vielleicht auch auf Waren die Götter Astronauten von Erich von Däniken oder so. Also, das ist alles Unsinn. Wir haben jahrhundertelang gekämpft, um diese Einflüsse von orthodoxen Puritanern loszuwerden. Ja, außerdem sollte das wenn überhaupt für den Staat gelten und nicht für private oder ja gut für ein Presseorgan. Deswegen, weil das ist vielleicht der entscheidende Unterschied, ne? Aber kennt ihr denn nicht den Spruch, die Wahrheit liegt im Urteilsspruch des deutschen Juristen vom deutschen Persönlichkeitsrecht? Nee, Moment mal, der Spruch heißt, ich glaube eher an die Unschuld einer Huran als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Ich glaube, das hast du falsch in. Ich glaube, ich habe früher gerne mal an Hochbett gesprüht oder vor einem Gerichtsgebäude, glaube ich. Wessen ist denn eine Hure schuldig? Ja, da gibt's das ist eine Unschuld in moralischer Sicht. Das ist noch ein Spruch aus der alten Zeit, weißt du, als es noch unmoralisch war, eine Hube zu sein. Das war nicht klein, genau. Kann ich mich erinnern. Ja, nein, Quatsch. Ja, und ich mag Erich von Däniken auch am Häuser. Die Entscheidung hat keine Signalwirkung, die hat einen Chilling-Effekt vor allen Dingen. Verschiedene Studien belegen die negativen Auswirkungen von Missgendern auf Betroffene. Ja, aber ich meine, Fischbiologin, Turf, Haufen Scheiße. Wir haben ganz viele Sachen über über Frau Vollbrecht gehört. Und das hat aber keine negativen Auswirkungen auf Frau Vollbrecht. NS-Verbrechenleugnung, Vorwurf in Deutschland. Ja. Finde ich interessant, muss ich sagen. Missgendern ist ein schwerwiegender Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Ich hoffe, dass Reichelt genug Geld in der Kriegskasse hat, um hier auch nochmal in die nächste Instanz zu gehen. Ja, will er ja. Weil das muss ja bis zum Ende durchgefochten werden, damit mal klar ist, auf welcher Seite die deutsche Justiz steht. Auf der Seite von Märchenerzählern und Theorieerfindern und Schlangenölverkäufern oder auf der des Rechts? Postmodernisten vor allen Dingen. Ne? Ja, auch das. Also, aber trotz allem Postmodernismus, allem Scheiß, die Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat existieren weiter. Da könnten die noch so lange rütteln. Wir müssen sie nur in die Hand nehmen irgendwann. Nicht schon. Weil, ja, wie Persönlichkeitsrecht, lange... Presserecht, das ist halt nur mal eine Sache. Ne? Also das sind ja meistens die Sachen, warum die Leute dann irgendwelche Berichterstattungen untersagt kriegen. Weil du irgendwelche Sachen behauptet hast über Leute, die du nicht behaupten kannst. Aber ich kann doch behaupten, dass zum Beispiel irgendeine Person, eine Transperson mal ein Mann oder eine Frau war. Weil das weiß ich ja. Das ist ja nicht mal eine Behauptung. Also warum darf ich das nicht? Nein. Nein, ich darf doch auch sagen, dass die Frau Baerbock an der London School of Economics studiert hat. Nein, warum darf ich dann nicht sagen, dass jemand anders mal ein Mann war? Na, weil die Studien belegen, dass sie dann alle leiden. Ich leide auch unter der Frau Baerbock. Das ist ein schwerer Eingriff in Persönlichkeitsrecht. Ich finde die Frau Baerbock auch einen schweren Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht. Ja, in der Tat, ey, die Politiker so machen, ne? Das kommt da ja auch aus dem Völkerrecht und... Das Volk sticht die Persönlichkeit. Ja, und hier haben wir die Anna Kasparian. Die ist ja berühmt für ihre Teilnahme an den Young Turks, einer der progressivsten YouTube-Kanäle, die es seit ewigen Zeiten gibt. Also, die ja auch mal eine Zeit lang relativ basiert, so Gamergate-Zeiten und so. Also ich verstehe ihren Werdegang nicht so ganz. Doch dann änderte sich die Richtung bei den Young Turks. Aber hallo. Und Anna ging mit. Dann haben sie aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, und jetzt schreibt sie, ja, ich glaube, es war zur selben Zeit, als sie von den Saudis akquiriert wurden, oder? Bei denen sind doch die Saudis eingestiegen. Das kann sein, ja. Ist sie denn noch da? Die ist noch da, soweit ich weiß, ja. Wer guckt das denn noch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Was hat sie geschrieben? Sie hat geschrieben, ich bin eine Frau, bitte... nennt mich nicht eine Person mit einem Uterus, eine gebärende Person oder eine Person, die menstruiert. Wie die Leute nicht realisieren können, wie abwertend das ist. Ich unterstütze die Transgender-Community, ohne diesen Quatsch zu machen. Und der Subi sagt ja drunter schon, ja, deine Seite, in Anführungsstrichen, wird dich ganz schön dafür rösten. Ich hoffe, du bist bereit für die Toleranz. Und sie sagt, ja, sie haben ja ein Recht, ihre Meinung zu sagen, genauso wie ich, ja, aber ich glaube, du weißt schon ganz genau, was er mit Rösten meint. Jo. Du hast den letzten Satz von ihrem Statement ein bisschen verfälscht, dadurch, dass du gesagt hast, ich kann die Transgender-Community. Achso, sie sagt, ja, du kannst die Transgender-Community unterstützen, ohne diese Scheiße zu tun. Also sie bittet einfach die Leute dran, halt drum einfach halt, ja, genauso im Endeffekt um den Respekt, wie auch diese Transaktivisten angeblich um Respekt bitten. Nur, ich sehe bei den Frauen halt irgendwie die deutlicheren, abwertenden, wie sie es hier nennt, abwertenden Aspekte. Ich meine, wenn ich Transfrau sage, dann beschreibe ich die Realität. Genau wie wenn ich Frau sage und halt Frauen das Frausein absprechen zu wollen, damit andere Leute irgendwie ein minimaler Anteil an der Bevölkerung mit einem großen Sprachrohr, damit der sich angeblich ein bisschen besser fühlt, was ich auch nicht glaube, weil diese Leute sind nie zufrieden, die werden das Nächste finden, wo dann irgendwo auf einem Formular was geändert werden muss oder da oder da oder in der Kirche oder so. Die Hölle sind die anderen. Das wollte ich eine ganze Zeit lang auf meinem Grabstein stehen haben. Aber dann hat mein Therapeut gesagt, das ist nicht originell genug. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Hat er recht. Ja, aber ich würde das trotzdem, ich finde den immer noch gut. Gab es denn jetzt hier Feuer oder wie ist das? Für die Anna? Habe ich nicht mitverfolgt, aber... Ach so, okay. Dann kannst du was trollen oder... Also eigentlich müsste man schon glauben, dass sie ordentlich Feuer gekriegt hat. Aber wer weiß, man kann das ja nie voraussagen, weil das vielleicht nicht nach logischen Gesetzen... Vielleicht sind diese Leute auch mittlerweile so überflüssig, dass keine Ahnung mehr noch gerät, keine Ahnung, ob die da noch groß irgendwie Meinungsmacher vielleicht sind. Vielleicht war es auch einfach so. Nur ein Bait, ne? Ja, kann man auch 12.000 retweetet, ne? Die braucht Klicks. Das ist viel retweetet worden. Ja, ich habe nämlich keine Ahnung, ob die was da... Aber sie benutzt keinen passenden Hashtag und so weiter und so fort. Die letzten Sachen, die ich davon immer mitbekommen habe, waren eigentlich nur irgendwelche Ausraster von denen, wo sie sich aufgeregt haben, irgendwelche Sachen... Und im Endeffekt werden sich auch Leute über dieses Jahr aufregen, weil das ist ja diese Geschichte. Aber keine Ahnung, vielleicht wird es auch ignoriert, weil man sich denkt, so ja, nicht größer machen oder so, solange wir sie nicht auf irgendwelchen Demos auftauchen oder so und eh nichts zu entscheiden haben oder so. Eher, eher interessant wird es wahrscheinlich mit dieser Geschichte hier. Wir haben ja gerade schon gesagt, bei GamerGate war sie ein bisschen vernünftig. Also diese Dame hier war bei GamerGate überhaupt nicht vernünftig. Hier haben wir nämlich die Brianna Wu. Das war ja eine von den Hauptprofi-Opfern, die sich da reingemogelt hat, indem sie irgend so ein beleidigendes Meme rumgeschickt hat und dann irgendwie meinte, sie wäre da das Hauptopfer irgendwie. Und jetzt hier in diesem Gespräch, was es hier gab, bei diesem YouTube-Kanal, mit dem PSA Sitch, der hatte auch schon zu Gamergate-Zeiten und später noch Videos, vernünftige Videos über Gamergate gemacht, also quasi ein Supporter. Und fand ich ganz interessant, dass sie hier in diesem Stream eigentlich erschienen ist. Und sie hat auch überhaupt nicht das Opfer gespielt oder so. Und auch ihre ganze Retrospektive auf diese ganze Gamergate-Geschichte war relativ entspannt. Die hat natürlich nicht davon abgelassen, irgendwie zu meinen, dass es schlechte Bedingungen angeblich gebe und das Boys Clubs wären irgendwie die Spieleentwicklungssachen, was sie da irgendwie. Dann hat sie sich ja auch nicht ins Bein geschossen, eigentlich, wenn das Boys Clubs sind. Aber nein. Ja, die Person ist natürlich auch eine Trans-Person und meinte ja natürlich dann halt auch, dass angeblich GamerGate ganz besonders transhassend wäre. Und hat ja damals immer sich einen Schlag auf Tausch mit Zoe Quinn geleistet, darüber, wer das größere Opfer ist. Und ja. Sich da immer wieder selber probiert, irgendwie an Leute ranzuschleichen, um dann wieder Opfer spielen zu können oder so. Und ich war total meine überrascht. Lieblingsgeschichte ist immer noch die, wo sie auf Steam unter ihrem eigenen Account gefragt hat, haltet ihr Brianna Wu für einen schlechten Menschen? Mhm. Und dann irgendwie gemerkt hat, dass sie das vielleicht hätte unter ihrem Alternativ-Account posten sollen. Ja, und aber das Game hätte irgendwas mit Trans zu tun gehabt, da kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Also. Ja, das haben so Leute natürlich behauptet, gab es ja in Deutschland auch. Genau. Und es gab ja vor allen Dingen diese Pädophile, diese Sarah Butts, das war ja eine von den ersten, die sich auch drüber aufgeregt hat und die von sämtlichen Medien irgendwie retweetet wurde, bis dann Mario Yiannopoulos irgendwie darüber geschrieben hat, dass sie ja schon irgendwelche richterlichen Anordnungen bekommen hat, sich irgendwelchen verwandten Kindern nicht zu nähern und solche Dinge. Und danach war ganz schnell Feierabend mit der. Man hat nie noch was von der gehört, aber das war so auch in den ersten Wochen, Monaten, da wurde die immer rangezogen als, ja, das ist hier der Beweis für den Transhass von Gamergate und so. Und ja, komischerweise, da hat man nie wieder drüber gesprochen. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel, wo diese Leute dann selber irgendwie die schlimmen waren. Ich meine, so schlimm war die jetzt hier nicht. Was man ihr halt nur vorwerfen kann, ist ja diesen Geltungsdrang, den sie sich irgendwie scheint abtrainiert zu haben. Zumindest habe ich nicht mehr so viel davon gemerkt. Und ich hatte ja eigentlich so ein bisschen so eine Erfahrung wie letzte Woche mit diesem Ralf-Stegner-Interview, dass wenn so Leute dann, die man eigentlich nur als Krawall-Heinis irgendwie kennt, mal bei den anderen sitzen, ne, die so ein bisschen eine andere Meinung haben, mit denen einfach nur normal sich unterhalten, Ne? Da kommt da plötzlich gar keine Grütze bei raus. Das ist echt enorm. Und sie hat sich hier nämlich auch ganz stark dafür ausgesprochen. Also es ging hier auch um Genderdysphorie, was sie ja hat. Und sie hat halt gemeint, dass es absoluter Quatsch ist, zu behaupten, es gäbe irgendwelche Trans-Leute, die keine Genderdysphorie haben. Ne, was ja diesem ganzen Sozialkonstruktivismus und Postmodernismus und das ist alles nur anerzogen und jeder ja, von der Gesellschaft konstruiert und das hat, ist überhaupt gar keine Krankheit und diesem ganzen Kram natürlich entgegensteht, ne? Und das ist ja auch schon eine Aussage, für die man Haue bekommt von den Ultras. Und da hat sie halt drauf gepocht und das war auch total nachvollziehbar und vernünftig. Ja, also hat mich echt enorm beeindruckt, dass das so ein vernünftiges Gespräch hier geworden ist. Aber es scheint ja zu funktionieren. Also, ne? Das sollte man vielleicht häufiger mal tun. Und nicht immer diese Grabenkampf-Scheiße. Und seinen Gegner verteufeln bis zum Abwinken und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was man Gamergate dann mal vorgeworfen hat, dass sie das angeblich machen würden. Aber aus meiner Sicht sind das halt diese Leute, die jetzt langsam mal rumgekommen sind und nicht so Leute wie hier, wie der Sitch und so. Weil die haben sich eigentlich nicht verändert seit damals. Und ich finde, wir haben uns auch nicht verändert seit damals. Wirklich. Ja, noch jemand, der hier sich fragt, was ist eine Frau, ist der Deutsche Frauenrat. Wir haben ein Hintergrundpapier zum Recht auf Selbstbestimmung hier veröffentlicht diese Woche. Und habe ich selber noch nicht so richtig reingeschaut, aber schauen wir mal ein bisschen. Sagen, was ist Transgeschlechtlichkeit? Geschlechtsidentität von Menschen, transgeschlechtlich, transgender, cisgeschlechtlich, cisgender unterschieden. Demnach werden Cis-Frau oder Cis-Mann-Personen bezeichnet, die sich mit ihrem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ja, das wurde ihnen nur zugewiesen. Also Beispiel: transgeschlechtlich ist doch eigentlich intergeschlechtlich, oder Der nicht? Deutsche Und Transgender Frauenrat, ist Transgender. nein. Naja, Das nee. fängt ja schon an. Und ja, sie identifizieren sich mit ihrem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen ist. Ja, ihr seid auf Linie jetzt, ne? Da sind die deutschen Frauen sicherlich gut vertreten hier mit dem Deutschen Frauenrat. Trans Sternchen Männer. Ich weiß, dass neulich mal die Diskussion aufkommen kam, was denn das überhaupt mit Feminismus zu tun haben sollte oder so. Wie Ja, sieht nur was man es? heißt neulich? Das ist ja das Ding, was die sogenannten, ja wirklich sogenannten, weil sie sich ja selber nicht so nennen, TERFs, ne, die trans-exkludierenden Radikalfeministen, die Ja. heißen ja nicht umsonst Radikalfeministen. Das ist richtig. Schon komisch, radikal. So, ja, okay, radikal Feminismus kann dann ja auch die Trans ausschließen, okay. Was ist das transsexuelle Gesetz? Und warum ist es diskriminierend? Ja. Ja, jetzt kommen wieder dieselben Lügen, wie gewohnt, dass man sich irgendwie kastrieren müsste oder dass man seine Ehe scheiden müsste oder sowas. Aber das war, glaube ich, nicht der Ja, Fall, wo habe ich sondern denn arme Lungen? es hat nur irgendwie bessere Ja, habe ich ihn, ziehe ich dir mal vor. Karten gegeben oder so. Der hat hier nämlich auch gesagt, die Paragraphen Scheidung OP sind vom Verfassungsgericht Urteilen 2008, 2011 außer Kraft gesetzt. Begutachtung entspricht nicht Therapie. Eine Therapie war in transsexuellen Gesetzen nie geregelt, sondern nur Standards of Care und Begutachtungsanleitung MDS. Was auch immer das bedeutet, weiß ich nicht, was von euch einer, was MDS bedeutet. Medizinischer Dienst würde ich es mal vermuten. Oder sowas. Standards of Care und Begutachtungsanleitung MDS, ja, nee, vielleicht auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Ja, oder das auch Englisch ist vielleicht Medical Diagnostics Standard oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ja. Bitte bei der Wahrheit bleiben, weil hier nämlich Mental Disorder System oder so, könnte die das auch sein. Dame Slavik hier von der Grünen Fraktion geschrieben hat, das Selbstbestimmungsgesetz der größte Fortschritt für queere Menschenrechte seit der Ehe für alle. Die jahrzehntelange Unrecht von Zwangsscheidung, Zwangssterilisation und Zwangstherapien für Jahrhunderte. Transpersonen wird durch dieses Gesetz endlich beendet. Ja, fail. Fail, fail, fail. Und das mit der Scheidung hat ja Ja. sowieso auch nur mit der Ehe für alle direkt zu tun. Ne? Das ist ja genau die Geschichte, weil wenn du rechtlich gesehen als Mann nicht mit einem Mann verheiratet sein kannst oder als Frau nicht mit einer Frau verheiratet sein kannst, dann kannst du natürlich, wenn du deinen Personenstand änderst, auch nicht mehr verheiratet bleiben. Ist ja klar. Also. Ja. Ja, was ich da auch nicht mehr so angesehen habe, ne? Ob die verheiratet bleiben oder so. Ich meine, man fehlt es auch. Ja, rechtlich. Es geht ja nur ums Rechtliche. So. Na, es geht ja nur ums Rechtliche dabei. Hm. Und wenn das nun mal so festgeschrieben ist, dass das nicht geht, dann geht es halt nicht, wenn du dann dein rechtliches Geschlecht veränderst. Ist da einfach Veränderungen oder Sterilisation nötig? Ja, genau. Bla, bla, bla. Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Ne? Mit Sternchen. Rechtsexpert, Sternchen innen. Und TSG. Und die psychiatrischen Gutachten als Voraussetzung für Personenstandsänderung. Ja, dazu sagt ja der Herr Korte oder wie er hieß. Ist er Jugendpsychiater oder was er da ist. Der sagt ja, das wäre alles vollkommen in Ordnung und angemessen. Und das glaube ich dem auch. Ja, und das strukturell diskriminierend. Konflikt besteht noch ein bisschen darin, dass sie ja eigentlich eine Krankheit haben wollen, um die Therapie bezahlt zu bekommen, aber andererseits eben auch als nicht krank anerkannt werden wollen. Ne? Ja, dann vielleicht erst hinterher oder so. Damit wird Transgeschlechtlichkeit in Deutschland weiter als psychische Krankheit, Geschlechtsidentitätsstörung gewertet, das heißt pathologisiert. Mhm. Das ist so. Ja, wir können die Worte ändern, damit sie andere Dinge bedeuten. Ja, das können wir machen. Nur, was ist der Sinn dahinter? Die Diskriminierungsstelle des Bundes. Guck mal, das sind 0,2% der Bevölkerung, die glauben, das stimmt alles, was da drin steht. Die anderen 99,8%, die sind da unentschieden. Und da kannst du so lange definieren und machen und tun, wie du willst. Du kannst Gesellschaft zur Toleranz zwingen, aber du kannst sie nicht zur Akzeptanz zwingen. Es geht einfach nicht. Wir sollten die Leute behandeln wie Leute, die sich für Napoleon halten oder so. Es ist nicht so weit davon entfernt. Diskriminieren ist ein kostspieliges Begutachtungsverfahren. Ja, kostspielig ist das bestimmt, das kann ich mir vorstellen. Wenn man es dann macht, weiß nicht, ja, es wird dann auch nicht mehr benötigt im nächsten. Ne? Ich denke, das hin, dass man so braucht. Ja, ja doch, die mussten, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, mussten immer ein paar Stunden beim Psychiater oder sowas. Dann ja, ich meine, es geht um einen massiven Eingriff in deinen Körper. Ich meine, vor jeder Operation bestehst du darauf, dass der Arzt dich informiert. Ja? Nur hier heißt es so, oh, das ist ein ganz schrecklicher Eingriff in mein Leben. Mach das weg. Dabei könnte halt vielleicht so ein Gutachten gerade bei Leuten in der Pubertät oder kurz vor der Pubertät halt auch darüber Auskunft geben, wie eventuell, wie wahrscheinlich überhaupt das ist, dass sich das verfestigt. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von Fällen von Leuten, die sich die Brüste haben abnehmen lassen oder Ähnliches getan haben oder Hormone genommen haben, die jetzt mit ihrem Leben in Scherben da sitzen. Wollen wir das wirklich? Wollen wir, dass wir am Ende einen Haufen Leute haben, die ihr Leben lang auf medizinische Versorgung angewiesen sind und nicht so sehr bereuen, wie dass ihnen damals niemand gesagt hat, hier, das kann auch nur eine Phase sein, ich würde mir das gut überlegen. Lass uns mal darüber sprechen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich würde mir das vorstellen, aber es sind vielleicht auch nicht viele Leute, die das wollen. Was? Ja, es ist nicht schön. Nach heute gehen die diagnostischen Kriterien sind aber weder diese psychische Entwicklung in der Kindheit noch die sexuelle Orientierung ausschlaggebend für die Frage, ob aktuell eine transgeschlechtliche Identität besteht. Aktuell! Aktuell! Aktuell. Ja. Ist das nicht schön? Ich meine, da steht es doch schon im Wort drin, dass das in 3 Monaten professionell begleitet werden muss, weil du eine Verantwortung gegenüber Jugendlichen hast. Du kannst sie nicht einfach machen lassen, was sie wollen. Deswegen dürfen die keinen Wodka trinken, nicht mit Männern über 18 rumpimpern oder Frauen und ähnliche Dinge. Die dürfen auch keine Zigaretten kaufen. Die dürfen auch kein Auto fahren und nicht wählen. Ja. Warum versteht ihr nicht? Ja, ich weiß. Aber Autofahren arbeiten wir ja am Abschaffen. Ne? Aber Es ist doch so, wie, das sind doch Schutzbefohlene. Die können wir doch nicht einfach alleine entscheiden lassen, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Das war zumindest immer Konsens. Warum hören wir damit auf? Wir sehen gerade, dass Jugendliche zu allen möglichen Sachen inzwischen in der Lage sind. Ja, aber von sie Mord reden ja, über Folter ja, bis aber man muss ja hier irgendwas. noch dazu sagen, dass sie jetzt hier zwar über Entwicklung in der Kindheit sprechen, aber sie meinen ja jetzt hier nicht nur Jugendliche. Ja, Das gilt ja für alle. Aber das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle, das wissen wir doch. So, es geht immer auch gleich danach um Jugendliche. Deswegen haben ja, wir auch so hart dabei, gekämpft, um das Alter runterzusetzen. Ja, aber nicht nur natürlich. Also, sondern, also die meinen schon auch Erwachsene mit dem Kram. Alle Ja, wissen, sicher, das irgendwie klar. Gedacht und so auch. Ja, ist doch nicht uninteressant, also, was da noch steht. Aber nach dem, was auch wieder der Kroate ja sagt, ist das ja häufig so, dass das Leute sind, die psychische Probleme haben. Oder Autismus oder lauter so Sachen. Und die dann, ne, habe ich jetzt die Woche erst geguckt, irgendwo bei so einem YouTube-Kanal von mit der einen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die war auch schon bei Bild und so eine Detransitioniererin aus Deutschland halt, die ja jetzt durch die Gegend tingelt und denen man vielleicht auch mehr zuhören sollte. Und die hat ja quasi gesagt, dass ja, sie war halt in so einer Gruppe da irgendwie drin von Berliner Leuten, die die ganze Zeit nur über Transition geredet haben und dann meinte sie halt, sie braucht das auch. Und der hat sich herausgestellt, war doch nicht so eine gute Idee. Gruppenphänomene bei Jugendlichen, das haben wir ja noch nie gesehen. Also konnte man noch nie beobachten, Emos, Goths, Punks, ja. Rocker, Mods, Popper, konnte man noch nie beobachten, ne, dass sowas funktioniert. Gerade bei Jugendlichen nicht. Oh Gott, ey. Kleidung, Hobbys und Altersgestaltung werden nach den Berichten von Transpersonen auf ihre Übereinstimmung mit Geschlechtsstereotypen überprüft. Kinder und Jugendliche empfinden die Begutachtung als besonders übergriffig. Ja. Kann ich mir sogar vorstellen. Nur. Studien zeigen, dass der Zugang von Minderjährigen zur Geschlechtsanerkennung dazu beitragen kann, Schulabbrüche, psychische Probleme und Selbstmordtendenzen zu verringern. Also das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Wunderbare Kannbehauptung, ne? Ja. Das sind Grundlagen. Gesetze, Studien zeigen kann, vielleicht. Ja. Wir wissen aus leidiger Erfahrung, wie hoch bzw. wie niedrig die Quote der Replizierbarkeit von Ergebnissen bei psychischen Studien ist. Haben wir ja schon des Öfteren hier auch drüber gesprochen. Man kann im Endeffekt mit einer psychischen Studie alles behaupten. Ja, und Kinder sind ja auch so bekannt für ihre Wertschätzung von ihren Kindersgenossen und überhaupt nie auf die Idee kommen, die irgendwie zu mobben oder so mit irgendwelchen Andersartigkeiten oder so. Ja. Ob die denn trans sind oder andersartig. Das ist und auch hier, wir öffnen hier eine Flanke, die sich nur aufs, wie will man es ausdrücken, Biodeutsche oder sowas, ne? In großen das einfach das reine Wohlbefinden. Ja. Das Wohlbefinden bezieht. der Minderjährigen ja, insgesamt genau. Verbessert das. Hast du mal durchatmen können? Von 15. Gender Recognition so. Best Interest of the Child. Siehe irgendwelche amerikanische Scheiße. Policy Brief steht hier. Das ist eure Quelle für Studien zeigen, oder wie? Und dann viermal eben da, oder was? Erhebliche Eingriffe in Grund- und Menschenrechte. Ich glaube, ich kotze. Weil du zum Arzt gehen musst, bevor du dir den Piephahn abschneiden lässt, ist das keine schwere Beeinträchtigung deiner Grundrechte. Ich verstehe es nicht. Ja, die denken ja jetzt erstmal, das geht ja in dem Gesetz erstmal nicht ums Abschneiden von irgendwas, sondern es geht ja um ja, diese ja. rechtliche ja, Stellung. Noch nicht. Wobei, ja, ich ja auch. Wir wissen alle. Was die Lobby dahinter schon am Rumheulen ist, weil das nicht drin ist. Und wir wissen, dass es zwangsläufig ist, dass es da reinkommt, sollten sich die politischen Verhältnisse nicht massiv ändern. Ja, und auch dann, das kann ja auch von Gerichten entschieden werden. Das ist ja meine Vermutung, auch wenn die Frau Bär ja jetzt nicht mehr da ist. Da wird dann einfach geklagt, wird dann gesagt, so ja, ich darf ja jetzt mein Geschlecht rechtlich ändern, aber hier, guck mal, mein Körper, der stimmt ja gar nicht mit dem überein. Was mit meinem Persönlichkeitsrecht hier? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der Oscar fragt im Chat nach meinem Lieblingsvergleich. Was ist mit den Leuten, die sich als Napoleon identifizieren? Ja, eben. Ich habe meine Artilleriebrigade immer noch nicht erhalten und warte jeden Tag auf den Ausrückbefehl nach Paris. Ich will, dass die Gesellschaft mir meine Artilleriebrigade hier hinstellt. Sonst erleide ich erhebliche Eingriffe in meine Grundrechte und meine Menschenrechte und leide. Gebt mir Macht, gebt mir Geld. Hier ist mein Patreon. Das ist aber männliche Anspruchshaltung. Na, warum? Das kommt ja aber auch bei den Trans. Ich meine, ab wann ist das denn bei einer Transition männliche Anspruchshaltung? Wenn du die Hormone nimmst oder wenn du Nee, operiert wirst? Wann kommt diese toxische das Männlichkeit ist ja nur in... Menschwerdung, ne? Du warst ein Mann, aber dann wirst du ein Mensch. Und dann, Ja, aber wenn so eine Frau jetzt sagt, ich möchte lieber ein Mann sein, dann muss ja irgendwo der Prozess stattfinden, dass die toxische Männlichkeit praktisch injiziert wird, damit die vorhanden ist. Weil jeder naja, Mann aber hat die die wird ja ja. dann kein richtiger Mann. Also du bleibst Ja, ja immer noch eine Moment, das ist doch Aufgabe. abwertend. Das ist aber abwertend, wenn Nee, die nicht das ein ist richtiger Mann wird. aufwertend. Das kommt Die in den muss ja Pillen. die. Nee, du hast Das gerade kommt in gesagt, die den wird. Pillen. Sag doch mal irgendwie einem Testosteron. Professor, dass er keine richtige Frau ist. Ja, aber Transmenschen sind doch größere Opfer als Frauen noch. Also ist sie dann quasi noch eine Frau plus. Und immer noch kein Mitglied des Tätergeschlechtes. Die Garde transistiert, aber sie ergibt sich nicht. Ja. Ja, damit wäre es allen Menschen möglich, selbstbestimmt und ohne die Einmischung Dritter über ihr Geschlecht zu entscheiden. Ist das nicht schön? Wir entscheiden über unser Geschlecht. Und diese 0,2% mischen sich aber in die Sprache, die Meinungsäußerung und alles von anderen Menschen ein, von 99,8%. Die müssten jetzt alles so machen, wie diese 0,2% das gerne wollen. Wir sind am Ende der Demokratie, wir haben Demokratie durchgespielt. Die kleinste Minderheit entscheidet, was der Rest machen muss. Wir haben es durchgespielt. Ich glaube, jetzt können wir wieder was anderes machen. Was ist nächster Level? Anarchie oder Diktatur? Ja, aber auf jeden Fall, was für eine Ansage vom Deutschen Frauenrat. Allen möglich, sich ohne Einmischung über ihr Geschlecht zu entscheiden. Frauenrat, Deutscher Frauenrat. Frauenrat, Verräterrat, Verräterinnenrat. Und da muss man nicht mal ein Sternchen machen. Weil das sind nur Verräterinnen in dem Fall. An ihrem eigenen Geschlecht und an den Leuten, die irgendwie dafür kämpfen, dass eben nicht gebärmutterhabende Person irgendwo eingetragen wird. Ja, und hier sagt auch jemand, das Selbstbestimmungsgesetz bedeutet eigentlich nur, dass die Differentialdiagnostik abgeschafft wird, um zu unterscheiden, wer transsexuell ist und wem einer dabei abgeht, sich als in Anführungsstrichen Frau zu geben. Verlierer sind Transsexuelle, die nun mit Fetischisten gleichgestellt sind. Ja. Ja, das fand ich ganz gut, ey. Kann man so sehen. Diesen Konflikt nochmal zwischen Krankheit und Nicht-Krankheit sozusagen. Und eben auch den Aspekt, dass es noch diese Autogynophilie gibt, ne? Eben Ja. Leute, denen einer Ja, aber da abgeht, sagt ja sich eine hier Frau zu geben. jemand, dass AGPs nicht ausgeschlossen werden. Also, ja, was weiß ich. Ich verstehe es auch langsam nicht mehr, aber das ist halt auch das Problem, wenn was unlogisch aufgebaut ist, hast du als Logiker keine Chance, das Gebäude irgendwie zu durchdenken, das Ja, du das hat da. der Buschmann ja damals bei seiner Vorstellung davon von dem ersten Rahmenpapier hat er ja auch gemeint, ja, der Standesbeamte, der überlegt das dann und so, ne? Aber Ja, wie genau. soll das dann funktionieren, ne? Weil die verstehen ja gar nicht den ganzen Druck hinter dieser ganzen Geschichte, die du schreist die ganze Zeit, dass es das Schlimmste überhaupt ist, den Leuten das abzuerkennen. Aber dann sollen sich die Leute da selbst bewusst hinsetzen und sagen, ich glaube ihnen das aber nicht. Nee, stelle ich ihnen nicht aus den Schein. Im Leben Ja, nicht. genau, was meinst du, was dann los ist, ne? Ja, da In wird dem Amt. sofort der Rechtsweg beschritten, dann wahrscheinlich mit Ja. Disziplinarmaßnahmen und keine Ahnung wie Ja, was. und stundenlang rumdiskutiert erstmal und so weiter, aber ja. Nee, rumdiskutiert wird er nicht. Das Glaubst du wird vor nicht? Gericht wird das wahrscheinlich dann entschieden werden. Ja, je nachdem, wo das ist oder so, ja klar. Ich weiß aber auch gar nicht, was AGPs oder so sind hier, ne? Das erklärt sich mir irgendwie nicht. Also, Ja, ist das tiefer nicht komme ich auch nicht in das Thema an der mit Stelle. AGPs sind Autogynephilie? Autogynephile. Das sind die Ach Männer, so. die sich, denen einer abgeht, wenn sie sich als Frau sehen. Fetischisten. Okay, imaginäre AGPs sind dann echte Transmenschen. Das, Nee, das ist hier nee. eine, das ist einfach Ach, eine imaginär Wolte sind. gegen den Quatsch. Originalpost zu sagen, Ach die so. gibt es gar nicht. Es gibt nur die guten, echten Schotten. Transschotten. Transschottenrock. Träger. Ja, Etwas mehr Mut hätte dem dann. Gesetz nicht geschadet. Ich Genau. könnte mich erbrechen. Weil angeblich sind sie sich ja jetzt einig, Herr Buschmann, und aus die Pause. Und ja, die Süddeutsche schreibt dazu, mehr Mut allerdings hätte dem Gesetz nicht geschadet, als etwa die Betonfraktion unter den Feministinnen warnte, Boah. transgeschlechtliche Frauen blieben biologische Männer und hätten in den Frauensauna nichts verloren, zuckte der Justizminister zurück. Der Gesetzentwurf soll jetzt betonen, im Streitfall geht das Hausrecht. Entscheiden soll also die Bademeisterin, ob eine Transperson als Frau gilt und in die Frauenumkleide darf, egal was im Pass steht. Haus und Buschmann haben sich hier weggeduckt. Ja, die hätten da reinschreiben sollen, ihr müsst alle gehorchen. Und euch verbeugen und sagen, ja, du darfst natürlich Lest, was tun, schon was und immer wann an du der Scheune willst. steht. Davon gehen die sowieso aus, glaube ich. Und wenn irgendwas schiefläuft, dann ist nichts passiert. Weil passiert ja sonst auch immer. Ist ja alles egal. Hören wir ja seit Jahren. Ist ja egal, wenn Leute, die hier in diesem Land keine Aufenthaltserlaubnis mehr haben, irgendwelche Verbrechen begehen. Weil andere Leute begehen auch Verbrechen. Also, was regst du dich auf? Ist doch egal, wenn so Leute sich da Zutritt zu irgendwelchen Schutzräumen verschaffen, irgendwelche Verbrechen begehen, weil anderswo passiert den Frauen ja auch was Schlimmes. Also, was regst du dich so auf? Die Das ist Ärzte ja waren, wortwörtlich die scheiß Logik von diesen Leuten. Die Ärzte waren geradezu prophetisch, als sie damals schrieben, Paula Heister ist Bademeister und er bringt kleine Mädchen zur Strecke. Der Bademeister soll dann gucken, oder was? Gehen die dann in die Kabine und er guckt, oder was? Wie Der genau stelle ich Bademeister mir weiß das natürlich schlecht vor? dazu, Ja, das ist ne? jetzt deren Framing von der Scheiße. In Wahrheit wird das so laufen, dass, ja, die. Sich alle wegducken. Nee, die werden wahrscheinlich, wenn die Leute reinkommen, sagen so, sie sehen mir zu männlich aus, hier nicht. Und Nee, fertig. erstmal geht das Hausrecht und dann der Gerichtsentscheid oder so. Naja, wenn die sagen, dass sie sich aufs Hausrecht berufen, dann können sie sich ja aufs Hausrecht berufen. Es gibt ja in Deutschland keine Pflicht, Doch, irgendwie. doch, du kannst nicht ein allgemeines Angebot machen und dann irgendwelche bestimmten Leute ausschließen. Nein, nein, nein. Naja, Geht doch. nicht. Du machst ja, Nee, sonst aber sind du sie dann machst hier doch keine auch, Neger oder du so. Das machst doch gibt's nicht. auch ein allgemeines Angebot und sagst, hier ist ein Schwimmbad, aber ihr habt euch daran zu halten, dass Männer da reingehen und Frauen da rein. Das ist ja auch Ja, und schon. Ja, klar. du kannst doch auch sagen, ja, du kannst doch auch sagen, ich bin im Fitnessstudio und hier gibt es einen Damenbereich. Oder so, ne? Also das kannst du Oder ja du schon sagst, ich machen. verkaufe Ferraris Ja, aber und du kannst keinen führe so die einen nur auf Zugang Anruf verwehren, das meine vor. ich ja nur, ne? Kannst kein irgendwie draußen Schild machen, irgendwie hier keine Transperson, weil wir keine Toilette für die haben oder was weiß ich. Das wird sich ja nicht erlaubt Naja, sein. also die können denen wahrscheinlich sagen, sie gehen in den Herrenbereich oder sie gehen halt nicht hier Genau. rein. Das schon, ja. Genau. Ja, wenn die dann nicht wollen und das den Laden verklagen, ja gut, dann scheint das Gericht aber, okay, wenn es in dem Laden ist, keine Besitzer ist und stimmen, wen er da reinlässt, muss er eigentlich schon offen sein. Ja. Ja, aber es gibt ja Wenn auch, er auf dem also Platz steht. es gibt ja auch Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel halt einen Club draus machen, ne? Aus allem. Und ein Club hat halt Mitglieder. Und Ja, aber auch der so. muss Es auch gibt eine nicht hinten Hausordnung aufgehen. und wenn du dann nicht willst, dass die Leute Das in ist irgendwelchen richtig. Bereichen rauchen oder wenn du nicht willst, dass die Leute, keine Ahnung, mit Badesachen unter die Dusche gehen oder keine Ahnung wie was, was ich auch mal von so Fitnessstudios gehört habe und so, dann wird das halt ausgeschrieben und dann müssen sich die Leute halt daran halten. Und wenn die das nicht machen, dann kannst du sie halt Hier des Hauses verweisen. keine Sporthosen als Badehosen tragen, steht bei uns zum Beispiel. Damit die Leute nicht mit ihren dreckigen, 3 Tage getragenen, irgendwie vollgeschwitzten Adidas-Hosen einfach ins Wasser springen. Ob das jemand kontrolliert, weiß ich nicht. Aber ja, endlich sind wir da. Das Trans-Thema verfolgt uns noch ein wenig. Jetzt verfolgt es uns nach Amerika. Get rid of girls and boys. Ja, eine Lehrerin ruft auf, Jungen und Mädchen loszuwerden. Also allein das finde ich schon so eine Ja. merkwürdige. Was will sie mit ihnen machen? Hinter die Scheune bringen? Wir sollen aber erst lesen, was dran steht. Nee, ich möchte diese Begriffe loswerden, um das Gender Binary zu durchbrechen, also das binäre Geschlechtssystem. Die hat wahrscheinlich noch Haben die nie. Eltern da auch noch mal was mitzureden oder Nein, so? darum geht es in dem Artikel auch ganz explizit, dass die Eltern da nichts Also. mitzureden haben. Das ist also. Wir sehen hier, wenn du noch ein bisschen runterscrollst bei dem Foto, sehen wir vielleicht den Eingang dieser Klasse. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Symbolbild für den Artikel. Also, Ich fände das merkwürdig, wenn meine Kinder in diesen Klassenraum, ich habe keine, aber wenn sie in diesen Klassenraum gehen müssten. Braun und dem Schwarzen, ne? Ja, gerade das Braune und das Schwarze stören mich ganz explizit, weil das halt mit den Gewalttätigkeiten im vorletzten Jahr in Amerika ganz krass zusammenhängt mit dem Runterspielen von brennenden Vierteln, mit dem Heroisieren von Gewalt als irgendwie Widerstandsakt, all diesem Dreck. Da möchte ich eigentlich nicht, dass mein Kind damit belastet wird. Und grundsätzlich möchte ich mein Kind auch unbehelligt von den letzten drei Farben hier unterhalb von Braun und Schwarz aufwachsen sehen, weil mein Kind muss nicht mit diesem Irrsinn vollgestopft werden, damit irgendwann sich überlegt, vielleicht ist an dem Irrsinn was dran. Genauso wenig möchte ich, dass jemand meinem Kind allzu viel über Gott, Allah oder sonst wen erzählt. Ich glaube noch nicht, dass die Leute, die das da hingehängt haben, dass sie das gut durchschaut haben, sonst hätten sie das, irgendwie das mit dem Braun und Schwarz schon gar nicht akzeptiert. Ja. Dummerweise hat Projekt Veritas die kennen wir ja, das ist so ein bisschen investigativer Journalismus aus der Nicht-Woken-Ecke, würde ich das mal beschreiben. Also ganz klar Nicht-Woke. Und die haben in dem Fall halt jemanden auf einer Lehrerversammlung gehabt. Und in dem Video sieht man halt eine Frau, die an einer Middle School in Jericho arbeitet, die da auch in der Gewerkschaft ist. Und sie sagt halt so im Eingang auch, ihr müsst es vor allem auch mit den Kollegen besprechen, die feste Verträge haben, weil die brauchen wir. Also es wird gleich aufgerufen, bitte das weiterzutragen, das weiter nach außen zu bringen und halt auch dahin, wo Leute sind, die halt nicht sofort gefeuert werden können, wenn sie irgendwas machen, was als Grooming ausgelegt werden könnte oder so. Je mehr Arbeit wir im Grundschulbereich leisten, das Gender Binary zerstören und Jungs und Mädels loswerden, sagt sie, umso einfacher wird das später. Ja? Es kann so viel passieren und wir werden heute über einige von diesen Dingen sprechen. Also eine Frage des Wie auch ein bisschen, ne? Wenn man jetzt überlegt, dass die Jungs hier ja auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, Mädchen teilweise mit anderen oder weniger. Ja, das ist so, wie ich sage. Und jetzt, ich finde noch keine gute Übersetzung. Getting comfortable with discomfort. Also angenehm finden. Das unangenehme angenehm finden ist der Kern der LGBT-Philosophy. LGBT-Teach. Ne? Also wir haben hier schon eine Verselbstständigung dieses Gedanken, dass man Kinder indoktrinieren muss, bis dahin, dass es da jetzt seinen eigenen Buchstabensuppeneintrag bekommen hat. Ja, ich wollte nur sagen, dass man die Diskriminierung der Jungs damit vielleicht in den Griff kriegen könnte, wenn man nicht irgendwie von ihnen erwarten würde, dass sie sich wie Mädchen verhalten. Ne? Das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, oder? Also in Wirklichkeit ist es doch gar nicht darum geht, die Gender aufzulösen, sondern alle zu Mädchen zu machen, die lieb sind und in der Ecke und am Tisch sitzen. Und, ne? Schöne Buchstaben mal. Und dann kann man halt auf der Webseite von LGBT sich umsehen, was es da so gibt. Ein Display von Büchern in einer Schulbücherei kriegt ein Heart-Emoji auf dem Social-Media-Account, weil es nicht nach Männlein und Weiblein, also Boys and Girls, sortiert ist. Ein Post über das Spiel Spiel des Lebens mit seinen heteronormativen und genderkonformen Implikationen von Heirat zwischen Mann und Frau wird kritisiert in einem Post. Spiel des Lebens. So weit runter müsst ihr, oder was? Ich meine, das ist eines der dümmsten Spiele, die es gibt. Also, und daran wollt ihr euch abarbeiten, okay? Es könnte viel inklusiver sein, wenn man get married sagt, also Heirat sagt, ohne dass Mann und Frau an einem Altar stehen. Und vielleicht sind Menschen einfach nicht pink und blau. Ja, hört sich an, als hättest du da eine fundierte Theorie aufgestellt. Ja. Using literature, also wie man Literatur benutzt, um LGBTQIA-Inhalte in Grundschulen zu bringen. die Stimmen aus der Middle School, warum Gender and Sexuality Alliance Clubs so wichtig sind. Sollten die Eltern von Mittelschulschülern wissen, dass sie im Gender and Sexuality Alliance Club sind? Also wow. Hier wird schon angefangen, das Zeug von den Kindern fernzuhalten. Völlig fixiert diese Leute, ne? Nur zwischen die Beine. Ätzend. Ja, und wenn wir das schaffen, schon mit den Grundschulkindern darüber zu reden, sind sie an einem besseren Ort, wenn sie in die Highschool kommen. Viele von den Ismen und den Obias, die Gender und Sexualität umgeben, haben mit Gender zu tun. Und dann wird halt gefragt, ja, es gibt Leute, die sagen, da geht jetzt Zeit vom Curriculum ab und so. Ja, nee, man verliert nie Zeit für das Curriculum, wenn man das Beste für die Kinder tut. Also wir müssten jeden Tag erstmal eine Stunde lang über, keine Ahnung, die Stellung des lesbischen Transmenschen in Belize sprechen. Und Mathe interessiert uns gar nicht so. Ne? Mathe ist eh patriarchal, weiß und so, toxisch. Mathe ändert sich ja auch nicht ganz. Die Wahrheit ist, wir wissen, dass Kinder immer jünger und jünger sind, wenn sie ihr Coming-out haben. So früh, dass es so schon mit 2 oder 3 Jahren passiert. Ja, stimmt. Das ist eine Lehrerin, die vor anderen Lehrern einen Vortrag hält. Ich meine, es ist glücklicherweise in den USA, aber ich glaube halt, dummerweise finden bei uns solche Sachen auch schon statt. Ich kann es nicht beweisen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es auch hier schon entsprechende Allianzen gibt. Und diese Flaggen, die sollen mehr Inklusivität für marginalisierte Communities bringen. Vor allem, weil man diese Stripes für Gender Non-Conforming People und People of Color hinzugefügt hat. Wie machen sie das denn, diese Flaggen? Wie schaffen sie das denn mit den Flaggen? So ein Blödsinn, ne? Das sind ja auch noch die ganzen Farben alle getrennt, da sind ja gar nicht vermischt oder so. Und die schlimmsten Probleme hat sie mit Kindern, die Autismus haben, weil die rücken einfach nicht ab von Pink und Blau. Und deswegen machen wir Wacky Wednesday oder Turnaround Tuesday, wo wir alle die Farben ändern. Yeah. Und die armen autistischen Kinder sind das scheißegal. Ja, genau. Every boy is getting something pink and every girl is getting something blue. Dafür ist die Schule da. Dafür ist ganz sicher die Schule da, Mädchen. Da könnte ich echt platzen. Ja, und ich sage immer den Leuten, die noch keinen festen Vertrag haben, ja, aber ihr müsst eine Zeit lang das sicher spielen, bis ihr euren festen Vertrag kriegt. Aber wir können dann, wenn ihr euren Vertrag habt, können wir ganz tolle Veränderungen herbeiführen. Ja? Wer weiß schon, ich habe noch keinen festen Vertrag und Montag komme ich rein und man sagt mir, ich muss die Flagge runternehmen. Aber ich werde tun, was Sarah in Connecticut getan hat und werde es verweigern. Was sollen die Kinder dann mit dem Berufsleben? Stunning and Brave. Stunning and Brave. Ich kann zwar nicht Schraubenzieher nicht wissen, aber ich kann auf jeden Fall erklären, was mit den Schamlippen und weiß ich nicht, was noch alles. Also meine Güte, ein Blödsinn, ne? Dann wird ein Mann, der identifiziert wurde als ein Public School Assistant aus Manhasset, der sagt dann, wie toll Diversity, Equity, Inclusion Programs sind. Und er sagt, es gibt also Ed Camp, das finde ich auch sehr geil, Ed Camp, also Education Camp. Jemand ist wirklich hingegangen und hat seine NGO Ed Camp genannt. Ja, allein das, wie leer kann man im Kopf sein? Re-Ed Camp. Wäre noch ehrlicher gewesen, ja. Und er sagt, Gately sagt, ja, und AdCamp sollte ein tolles Vehikel sein, um Diversity, Equity and Inclusion Kram zu machen. Aber die Mitglieder der Fakultät müssen vorsichtig sein, aber sie sollten nicht zu laut über das DEI-Work, also Diversity, Equity, Inclusion Work reden, um Kündigungen vorzubeugen. Also hier wird im Endeffekt konspiriert, also auf Video mitgeschnitten unter Lehrern konspiriert, eben die Warnprozesse an Schulen zu unterlaufen für auffällige Lehrer. Ne? Und unter dem unter diesem Deckmantel verbergen sich immer, und das haben wir jetzt in den 8 Jahren seit Gamergate gelernt, auch Leute, die keine anständigen ideologischen Interessen nur an Kindern haben, ja, so böse das klingt, sondern halt auch noch andere Interessen. Das haben wir in letzter Zeit oft genug herausgefunden. Einer meiner Lieblingssätze: Es ist kein Problem, Studenten irgendwie das näher zu bringen mit den Preferred Gender Pronouns, weil Instagram und TikTok denen das ja beibringen. Also die sind alle das gewöhnt. Ja, aber traurigerweise, also das Problem, und ich sage das nur ungerne, das Problem sind die Eltern. Ach so. Ja, subversive Elemente hier. Ja, sehr ungerne auf jeden Fall, ne, bestimmt. Also. Wenn du also Lehrer bist, dann hast du manche Kinder und deren Eltern sind also, die sind extrem konservativ und rechts. Und sie, das jetzt kommt mein Liebling. They're gonna connect politics to DEI work. Mit anderen Worten, die machen uns unsere schöne Diversity, Equity and Inclusion kaputt, weil sie da jetzt Politik reinbringen. In welchem Zusammenhang? Habe ich das schon mal gehört? Fällt es irgendwem von euch ein? Ach, Gamergate. Ja, verdammt. Genau das haben wir gesagt. Ihr verbindet Politik mit unseren Spielen und da haben wir keinen Bock drauf. Und jetzt steht hier eine Tante, die für das andere Team spielt und sagt, ja, man verbindet aber irgendwie die Sachen mit Politik. Und die Reinheit, die ich fühle, beim Diversity, Equity and Inclusion Arbeit wird jetzt kompliziert und verzerrt und wird zurückgestoßen. Meine Fifis, jemand verquickt einfach, dass ich allen Kindern beibringen will, dass sie vielleicht transgender sind, verquickt er mit Politik und meine Fifis. Ja, Lehrer haben den Nachteil, dass das sind Lehrer, die bezahlt die Bevölkerung der USA. Es ist nicht auszudenken. Ja, und deswegen muss er halt sehr vorsichtig sein und seinen DEI-Work muss er kalibrieren. Also bei den Eltern, wo es ankommt, dick fett, juhu, und dann bei den anderen sagst du den Kindern lieber nicht, dass sie im LGBTQ-Sowjet sind oder so. Ja. You're either racist or you're anti-racist. Also entweder bist du Rassist oder du beugst dich unserer antirassistischen Theorie. Es gibt keinen dazwischen. Wenn du keine antirassistische Arbeit machst, dann vertiefst du den Abgrund zwischen den, so sehr ich das Wort nicht mag, Rassen, schreibt der Amerikaner hier. Ja, also man muss Equity, also Gleichheit, Gleichstellung, muss man vertreten, wenn man Teil dieser Bewegung sein will. Muss sich bewusst werden, dass Menschen immer Privilegien hatten. Weiße Männer zum Beispiel, die sollten jetzt weniger kriegen. Was? Weil irgendwer irgendwann in der Vergangenheit irgendwelche Vorteile hatte, muss ich jetzt weniger kriegen? Bist du noch ganz wer oder als, für was? Ja. Dieselbe Arbeit oder so oder was. Ja. Keiner von den Leuten hat sich geäußert. Okay. Project Veritas hat weitere Videos veröffentlicht über Lehrer, die in New York Politik und Gender-Ideologie in die Schulen drücken. The Jewish Voice. Wenigstens können sie denen jetzt mal keinen Antisemitismus vorwerfen für den Artikel. Da haben wir doch schon mal was gewonnen. Also, ich meine, bei uns, man kann es nicht ganz so konkret sagen, aber dass das Leute tun oder Mitarbeiter in solchen Einrichtungen für jugendliche Kinder, das würde ich jetzt mal auch nicht unbedingt ausschließen wollen. Und je nachdem, wo man da ist, eben mit einer anderen Konnotation oder so. Aber diese Befürchtung der Leute, die damals irgendwie gesagt haben, ja, wir wollen nicht, dass unsere Kinder unter 3 Jahren auch schon in die Kita müssen oder so oder so früh, weil da werden die nur indoktriniert oder so. Ja, die hat sich, glaube ich, so ein bisschen bewahrheitet hat, ne? Teacher calls for getting rid of girls and boys. Ja. Blam! Jo. Hundesteuermeldung. Genau, die Hundesteuermeldung. Oh ja, endlich Humor. Nach dem Horror brauchen wir jetzt Humor. Genau, und dieses hier, das habe ich beim Argonaut gefunden und ich war schon drauf und dran, dem was drunter zu schreiben, weil ich solche Sachen nämlich schon, so schlecht formatierte Formulare halt schon ein paar gesehen habe. Aber dann habe ich es mir doch nochmal, habe ich gesehen, dass das tatsächlich darunter auch verlinkt hat, da habe ich dann drauf geklickt und dachte ich so, okay, dann wird da ja wohl doch noch mehr dazu gehören und tatsächlich ist es so, bei dieser Hundesteuermeldung hier gibt es hier oben den Bereich Hundehalterin, Hundehalter und dann kommen wir hier irgendwann zum Hund. Wir kommen auf den Hund. Genau, und beim Hund muss ich eintragen die Rasse des Hundes, den Namen des Hundes und das Geschlecht des Hundes. Und beim Geschlecht des Hundes habe ich hier die Auswahlmöglichkeiten weiblich, männlich, divers und keine Angaben. Ja, und ich hätte jetzt gedacht, dass kastriert oder so, ja. Dass das vielleicht, weil ich habe schon so Formulare gesehen, da steht dann drauf Kennzeichen und als nächstes kommt Geschlecht, weil es dann mit dem Fahrer des Autos halt direkt weitergeht ohne Abstand oder so. Und ich dachte echt, dass das hier auch so ein Ding ist, weil in diesem Ausschnitt war halt nur so zu sehen, okay, Hund, Rasse, Name, Geschlecht, ne, und das darunter halt nicht mehr. Und deswegen hatte ich schon gedacht, na, ist vielleicht zu früh gemeldet, aber wie man hier aus dem Zusammenhang sieht, das ist tatsächlich so, dass sie hier den Hund, das Geschlecht des Hundes meinen, dass eventuell divers oder keine Angabe ist. Ja, wahrscheinlich ist so ein Hundegeschlecht auch nur sozial konstruiert, oder? Kastriert ist es. Sozial kastriert. Sozial kastriert, ja. Vielleicht. Ja, oh Mann. Ja, Detmold macht sich Gedanken, ne? Statt Detmold. Ja. Sehr witzig. Politisch korrektes Hundehalten. Art der Hundehaltung. Oh. Die Critical Dog Race Theory wirft der Psychodad hier ein. Also wenn ich so ein Formular finden würde bei der Behörde, dann würde ich, glaube ich, meinen Handschuh anziehen und es in den nächsten Mülleimer werfen. Das sieht schon richtig scheiße aus, als hätte der Praktikant irgendwie zusammengestoppelt. Ja, ein bisschen. Ja, was ist das hier überhaupt für ein... Also wenn das hier die... Wenn das in so ein Sichtfenster vom Briefumschlag passen soll, ich glaube, das wird nichts hier. Das ist viel zu weit geschrieben. Also, warum ist das nicht so eingerückt wie der Rest hier? Also, das triggert mich ja fast noch mehr als das Hundegeschlecht. Detmold, was ist los bei euch? Ihr liegt doch im Wald, wie ihr hier schreibt. Reißt euch mal zusammen. Varus, gib mir meine Hundesteuermarken zurück. Ach, guck mal. Alte Bekannte, lange nicht gehört. Hentai Game Grobi Fahrrad. Ja, auch die existiert noch. Abseits von der Taz irgendwie. Weiß nicht wovon, aber sie existiert. Und sie hat einen Podcast aufgenommen. Den wollen wir aber nicht hören, keine Angst. Wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du, wer die Gastgeberin ist, da habe ich schon schallend gelacht. Da erzählen sich nämlich wieder zwei Gläubige von der Bibel im Endeffekt. Caroline Ehmke ist die Gastgeberin. Da kann man mit den härtesten kritischen Fragen rechnen, wie fühlt sich das für dich an? Oder solchen Sachen. Ja. Harte Nachfragen. Dann wird über Hanau gesprochen natürlich und wie schrecklich alles für Menschen anderer Herkunft in Deutschland ist. Der Podcast heißt lustigerweise In aller Ruhe und das kann ich mir bei der Imke durchaus vorstellen. Die ist ja immer so behäbig, dass man beim ersten Satz schon eingeschlafen ist. Es wurde von vornherein vermittelt, dass der eigene Status und auch das Wahrnehmen der eigenen Rechte prekär ist, sagt Hengame. Über ihre rassistischen Erfahrungen in der Kindheit. Es gab Migranten, die wurden ermordet. Es gab welche, die haben sich selbst umgebracht, weil das Leben hier nicht lebenswert und hoffnungslos erschien. Und das war der Rassismus schuld. Ich meine, wollen wir gucken in Zahlen, wie viele Deutsche sich umbringen? Wollen wir das aufrechnen, Hengame? Das ist die traurige Wahrheit, dass Menschen irgendwann keinen Ausweg mehr sehen. Und das gibt es überall. Und das kann aber vielleicht auch sein, weil die Leute für was ganz anderes gemobbt worden sind. Vielleicht sind sie gemobbt worden, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Oder sie sind gemobbt worden, weil sie gesagt haben, nein, ein Mann ist keine Frau. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie das funktionieren kann? Oder bist du einfach so zufrieden mit dem Nest, was du dir gemacht hast, in der imaginierten rassistischen Gewalt? Also es gibt natürlich rassistische Gewalt, aber ich glaube halt, dass die halt nicht aus den Flüssen gespeist wird, die Frau Hengame Yagobifara im Blick hat, oder them Hengame Yagobifara, wie auch immer. Ja. Und mein Lieblingssatz ist halt, den ich jetzt noch vorlesen möchte, was zum Beispiel antirassistisches Schreiben und queeres Schreiben gemeinsam haben, ist die deutsche Sprache, die für einiges keinen Platz findet, nicht zu reformieren, sondern zu demolieren. Danke für das offene Aussprechen dessen, was ich mir auch schon oft gedacht habe, dass ja die alte Fußballregel, wenn wir schon nicht gewinnen können, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt, zu eurem Motto gemacht hat, ist zutiefst kindisch, narzisstisch und dumm. Wir können das nicht so machen, wie wir wollen, also machen wir es kaputt. Ist wirklich so Kindergartenniveau. Wenn ich immer wieder als weiblich angesprochen werde, spiegelt sich das nicht wieder, wer ich bin. Ja, wenn mich halt niemand als Napoleon anspricht, ist es mein Problem, Hengame. Obwohl ich so sehr versuche, wieder, ich stecke mir auch immer vorne die Hand so rein, weißt du, damit die Leute das auch sehen, wer ich bin. Aber nur die wenigsten sprechen mit mich mit Kaiser oder Feldherr oder auch nur Napoleon an. Ich finde das eine Unverschämtheit, in ein fremdes Land zu kommen und dort die Sprache demolieren zu wollen, weil man sich nicht so fühlt. Ich finde das eine fucking Unverschämtheit. Würde ich mir nie erlauben in deinem Land. Und das unterscheidet uns, glaube ich. Ja, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung und die klären uns hier über Rassismus auf. Und schon wunderbar bebildert hier mit diesen Haaren, was war's? Welche, ich bringe diese Städte immer wieder durcheinander mit denen von der Shisha-Bar. Und ja, das ist ja dieses sagt ihre Namen-Ding, was sie sich von Black Lives Matter genommen haben, ist schon mal eine super Einleitung auf jeden Fall für den ganzen Kram. Dann geht es ja erstmal um den Begriff Rasse im Grundgesetz, der natürlich auch total böse ist, angeblich, den man irgendwie ändern muss. Und dann geht es um Intersektionalität, ne, auch dieses wunderbare marxistische Konzept, Race, Class und Gender, in den für Intersektionalität zentralen Kategorien Race, Class und Gender, wo wir die Rasse gerade weghaben wollten, jetzt wollen wir sie wieder drin haben. Wird Antisemitismus häufig übersehen? Woran liegt das? Häufig übersehen. Woran liegt das? Nee, das clasht damit, weil ihr dann in eurer Hierarchie diese Leute schon wieder woanders eingeordnet habt. So ist das nämlich. Intersektionalität. Antirassismus. Potenziale und Grenzen der Identitätspolitik. Identitätspolitik ist ein Reizthema noch. Was ist Identitätspolitik eigentlich? Wie ist sie entstanden? Welche Probleme, welche Potenziale hat sie in welchen Hinsichten? blinden Flecken antirassistischer Diskurse. Antirassistische Diskurse laufen Gefahr, in Schubladen denken und so Dichotomien vorzuschreiben, meint Autorin und Journalistin Ronja Rothmann. Welche Fallstricke sind damit verbunden und wie? Punkt, Punkt, Punkt. Das hört sich ja fast interessant an. Die Blinden, aber es ist wahrscheinlich, dass alles noch nicht, dass die Regler erst auf 10 sind und noch nicht auf 11. Ja, Diskurse, ne? Wenn ich das schon wieder höre, dann. Ja, klingt nach Postmoderne. In Klammern Antirassismus. Rassismus als vermeintliche Legitimation von Ungleichheitsstrukturen kennt vielfältige Betroffene und passt sich an wandelnde gesellschaftliche Kontexte an. Während unter Demokrat, Doppelpunkt, Innen, Einigkeit und so weiter. Ja. Das ist mit ChatGPT erstellt, oder? So, hier hast du Buzzwords, schreib mir mal einen Text. Kontextualisierung, soziale Struktur, bla. Ja. Was ist eigentlich Rassismus? Steht unter Rechtsextremismus. Seit dem 17. Jahrhundert teilen Menschen andere Menschen in Rasse ein. Oh Gott, wenn man so blöd ist, dass man da ansetzt, und um drüber nachzudenken, statt halt bei Uck dem Neandertaler und Grock dem Neandertaler, die sich gegenseitig die Keulen auf den Kopf hauen, weil der eine in das andere Jagdrevier eingedrungen ist. Oder bei den Griechen, die alle nicht Griechen als Barbaren bezeichnet haben. Weiß nur, was geschrieben steht. Ja, oder in der Bibel, wo man sich die Sklaven von anderen Völkern holen kann. Ja. Und irgendwie, ja, vor allem, ich meine, ich habe die Bibel ja mal gelesen mit 12, die sind so geil drauf, ihre Blutlinien aufzuzählen und zu sagen, der war der Sohn von dem und der gebar den und hier war das und jener und da, damit sie sich bis aufs Ende zurückverfolgen, damit sie echte Schotten sein können. Ja? Also genau das, was hier jemand im 17. Jahrhundert verortet. Das ist es alles so niveaulos geworden und so dumm. Diese Menschen haben keine klassische, wirklich klassische Bildung genossen. Und die sind nicht mehr in der Lage, Zusammenhänge zu lesen. Die haben Superbildung genossen, aktuelle. Postmoderne Bildung, ja. Aber sie haben keine Möglichkeit mehr, weiter zurückzugehen. Ich meine, wer glaubt, wie doof muss man sein? Die hatten auch alle Unrecht früher. Wir wissen es ja erst mit der modernen Soziologie, fängt doch das Wissen über die Menschen erst an. Wir haben das erst verstanden. Früher wussten sie das doch gar nicht. Und ich meine, müssen es die Welt nicht nur beschreiben, sondern auch verändern, wie Karl Marx gesagt hat. Habt ihr mal nach Düsseldorf und Köln geguckt? Oder nach Frankfurt und Offenbach? Oder Hamburg und Pinneberg? All diese Orte, wo liegen direkt nebeneinander, da ist die DNA die gleiche und trotzdem finden sie sich gegenseitig scheiße. Und wenn Fußball ist, wird sich geprügelt. Ihr versteht einfach Tribalismus nicht. Ihr versteht den Menschen nicht und wollt einen neuen machen. Ja, vielen Dank. Ja, oder was war das nochmal für ein Land da in Afrika, wo sie diesen Genozid hatten in den 90ern? Ruanda? Ja, ich glaube. Ne? Ja, Hutus, Tutsis. Ach so. Ja. Ja, die Nachrichten sind noch immer vorhanden wahrscheinlich. Aber das ist wahrscheinlich der Kolonialismus gewesen. Der hat die in die Stämme eingeteilt und dann hat der Kolonialdings gesagt, ihr, das sind die Guten, das sind die Bösen und so, kennt man ja. Und Villa Riba und Villa Bajo, wie Kingsburn ergänzend anmerkt. Genau. Und Salaratus sagt, oh Humboldt, steig herab. Ja, sehr schön. Ja, und dann gibt es noch das Dossier Migration, Rassismus. Rassismus lässt sich als ein Diskriminierungsmuster und Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse beschreiben. Angeblich. Eigentlich nicht, irgendwie, ne? In modernen Gesellschaften sind es vor allem kulturelle Merkmale, über die. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, kann ich mir schon genau vorstellen, worauf das hinausläuft. Kulturelle Merkmale. Man unterstellt Leuten, dass vielleicht irgendwelche islamischen Ansichten nicht so gut sind wie moderne Ansichten. Und das ist dann rassistisch und so. Weil edle Wilde und so weiter. Ja, und Macht. Und was noch? Rassismus und Diskriminierung. In den vergangenen Jahren kritisierten sowohl die Vereinten Nationen als auch der Europarat den Umgang mit Rassismus in Deutschland. Es geht beim Erkennen und Benennen von Rassismus mit Sorgfalt, Punkt, Punkt. Rechte Gewalt, Rechtsterrorismus. Von wem ist das jetzt nochmal? Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ah, neu aufgelegt ist. Das ist das Rassismuskapitel, das aktuelle von denen. Naja, ich war gerade Sehen wir hier eingeloggt. 2022, 2023, alles relativ Unten aktuelle haben Sie Sachen. da irgendwie den Bericht rechter Gewalt in den 90ern. Ich hoffe, also würde mich jetzt interessieren, ob es auch diesen Bericht linke Gewalt in den 70er, 80ern gibt. Einfach nur mal aus Interesse, Ausgewogenheit und so. Ja, kann sein. Also ich meine, wir haben ja auf der Seite auch irgendwo Das hat ja nichts mit verbuddelt. Rassismus zu tun, das brauchen Sie dann nicht listen. Habt ihr mitgekriegt, dass die in Leipzig ein ganzes Autohaus angezündet haben? Nein, Und dann haben sie auf Indymedia verkündet, dass Skoda sei irgendwie ein Werkzeug der Repression und so, weil die halt, weil die Skoda. Autos an Polizei halt verkaufen. Und wäre das in Ordnung gewesen? Und es sei außerdem irgendwie ein Zeichen gewesen, dass jede Durchsuchung im linken Kiez in Leipzig mit einer Eskalation des Schadens praktisch einhergeht. Aber Linksextremismus ist ein aufgebautes Problem. Bitte weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Irgendwie 8 Autos sind abgebrannt und halt das Gebäude beschädigt Mann, worden. ist das Aber nicht. Linke wollen nur spielen. Ihr wisst das. Die spielen nur und so weiter und so fort. Also es ist wieder nur Gewalt gegen Sachen, meinst du? 150.000 Schaden wahrscheinlich oder sowas. Weil in Leipzig die Händler und so, die Autohändler auch natürlich, die haben es alle ganz, ganz dicke, ne? Das ist sowieso klar. Übel sowas. Misch dich ein! Internationaler Tag gegen Rassismus. War das letzte Genau. Woche oder was? Dazu hat die FDP ein bisschen geschwurbelt, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Sie schreiben hier: In einer freien Gesellschaft haben Rassismus und Hass keinen Platz. Ja, da ist niemand dagegen. Am heutigen Internationalen Tag gegen Rassismus erinnern wir daran, dass der Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung eine politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe für alle Demokratinnen und Demokraten bleibt. Wo man jetzt schon da sagen muss, was meint ihr denn jetzt mit Rassismus? Und dann Ja, hören wir, ist das gut. diesjährige Motto des Aktionstages "Misch dich ein" verdeutlicht, jeder und jede Einzelne kann Tag für Tag Diskriminierung entgegentreten. Ja, und auch da wieder, wo sind wir denn mittlerweile, was Diskriminierung alles ist? Weil da haben wir ja in der Vergangenheit schon so einiges gehört, was das irgendwie sein soll, was nicht unbedingt so richtig von allen Leuten auch so anerkannt wird. Indem wir Alltagsrassismus bekämpfen, kommt dann hier natürlich: Ja, genau, was Schaffen ist wir das eine denn? offene Gesellschaft, in der alle Menschen ihre Talente und Fähigkeiten entfalten und ein Leben in Freiheit führen können. Nee. Alltagsrassismus sind so Sachen wie: Du kannst aber gut Deutsch sprechen, oder wo kommt dein Darf ich mal Name deine Haare her? anfassen? Und diese Woher? ganze Scheiße. Ja. Der Fake-Account merkt an, dass eine leere Sprechblase ein ziemlich gutes Bild für die FDP ist. Und da möchte ich Ihnen beipflichten. Das habe ich schon häufiger gesehen. Das ist eine ganz doofe Idee, ne? Nämlich leere Sprechblasen auf Bilder zu Okay. machen. Why? Naja. Nicht bei der FDP, auch bei anderen nicht. Gleichzeitig muss der Rechtsstaat Gewalt und Hass konsequent bekämpfen und Betroffene schützen. Ja, das hat überhaupt nichts mit Alltagsrassismus zu tun. Auch da wieder, man weiß überhaupt nicht, was gemeint ist und wer Aber oder das so. will, vielleicht hat es ja doch was damit zu tun, weiß man jetzt wieder nicht, weil je nachdem. Ne, wir haben ja gerade gelernt, das ist ja die Wurzel allen Übels. Unser Wahrscheinlich Justizminister vielleicht. Marco Buschmann betont: Rassismus richtet sich gegen unseren liberalen Rechtsstaat, unser Selbstverständnis als Gesellschaft und alle Menschen, die hier miteinander in Frieden und Freiheit leben wollen. Dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft in unserem Land fürchten müssen, Opfer von Gewalttaten zu werden, dürfen wir nicht dulden. Ja. Und da, was sagt der allgemeine Linksextremist dazu? Ja, hier hat jemand behauptet, dass es Rassismus gegen Weiße gibt. Das ist rechts, übel rechts, böse rechts und canceln, canceln, canceln, würde ich Der sagen. Salaratus bringt mich gerade mit seinem Einwurf da auf die Frage, treten hier POC den Diskurs mit Füßen auf dem Bild? Oder was genau So passiert könnte man hier? es auch lesen, ja. Dann ist es links vielleicht Jasmina und rechts ist die andere Jasmin. Ja, keine Ahnung. Aber die müssen sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Das sind ja schlaue Leute, ne, die geschult sind in politischer Kommunikation und so. Genau. Scheint einfach zu hoch für uns Normalsterbliche. Die Farbe. Dann nehmen wir zwei Farben, das reicht dann aber auch. Mischt dich ein. Ja, also das ist mir zu verschwurbelt, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also dieses ganze ja, so, klar. Ja, mach was, weil es ist ein Problem. Es ist, die Menschen leiden, tu was. Aber nee, das reicht leider nicht, Leute. Euer Alltagsrassismus, der müssen wir nicht bekämpfen. Wir müssen nicht bekämpfen, dass die Leute sich gegenseitig fragen, wo ihre Namen herkommen. Und wir müssen nicht bekämpfen, dass die Leute andere Menschen interessant finden und sich für deren Werdegang interessieren oder wo sie herstammen oder wo ihre Familien herstammen oder so. Das müssen wir nicht bekämpfen. Das ist keine Voraussetzung dafür, dass wir hier irgendwie gut miteinander auskommen. Im Gegenteil. Die haben auch so deswegen so künstliche und gezeichnete Figuren, weil es keine Menschen gibt mehr, die sich für so eine Aussage ausnutzen lassen möchten oder so dahin oder ablichten. Naja, so, FDP-Fraktion ist so weit, ne? Also, die haben ja keine Women of Color, haben die halt nicht. Die haben keine Modelle dann auch dafür hin. Oh. Die haben nur einen oder anderen Mann of Color, aber keine Women of Color. Sich jetzt auch nicht so Mühe gegeben. Ist ja nur ein Tag in einem Jahr oder so. Oder? Ja, das ist diese ganze Woche, ne? Woche gegen Antirassismus oder was? Ja, 364 Tage im Jahr ist Männertag. Das stimmt natürlich. Bin ich so froh drüber auch. Ne? Ja. Ja, aber die Leute glauben halt wirklich, dass das irgendwie von ihnen erwartet wird oder dass das irgendwas bringt, so, diese Motto-Tage halt mitzumachen und dann den dummen Leuten da draußen zu erklären, dass sie was gegen Alltagsrassismus in Anführungsstrichen tun müssen. Das Bedürfnis der Menschen und das dann verknüpfen mit richtiger Gewalt. Und das ist einfach nur Quatsch. Und ja, du musst halt dazwischen gehen, wenn du das nächste Mal hörst, wie jemanden fragt, wo er herkommt. Du musst sagen, so nicht. Genau. Es geht gar nichts an. Ja, und im Kontrastprogramm dazu habe ich hier die aktuelle Ausgabe von dem Marcellus Mind Substack, den ihr gerne abonnieren könnt. Kostet auch nichts. Hier von dem Marcel Breitmann. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an dieser Stelle. Und der hat hier nämlich geschrieben, diese Woche war Internationaler Tag gegen Rassismus ein wichtiges Datum. Ich habe Rassismus selbst erlebt und mich bereits aktiv dagegen engagiert. Als viele, die den Begriff nun unzulässig erweitern und damit entwerten. Scroll mal ein Stück nach unten oder oben, das Schimpfwort da unten ist fett auf unserem Stream zu sehen. Das könnte Ärger geben. Ach so, ja, okay. Ja, aber ich muss es auch noch vorlesen. Ja, das ist natürlich doof. Ja, also als viele und ihn damit entwerten noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen sind, das war zu Prä-Internet-Zeiten, als ein solches Engagement nicht selten auch körperliche Auseinandersetzungen beinhaltete, man sich noch nicht hinter Bildschirmen verstecken konnte, der heute verbreitete Gratismut unmöglich war. Ich weiß, wie sich eine Faust im Gesicht und ein Messer am Hals anfühlen. Einige Jahre lang saß jeden Morgen im Bus zur Schule ein Nazi-Skinhead, der mich hasste und mir das auch deutlich zu verstehen gab. Ich bin jeden Tag mit Bauchschmerzen eingestiegen. Seinen Namen weiß ich bis heute. Er gehörte zu einer Gruppe Neonazis, die mich besonders im Blick hatte, weil ich nicht nur dunkelhäutig bin, sondern auch damals schon damals meine Meinung offen kundtat. Ja, jetzt vergleich das mal mit, wo kommt dein Name her und so ein Bullshit. Und dann spulte sie Wörter wie wir kriegen nicht das N-Wort, was wir jetzt weitergescrollt haben, Hakenkreuze und White-Power-Symbolen an die Mauer gegenüber des Hauses meiner Eltern. Sie passte mich auch regelmäßig ab. Es war keine leichte Zeit, ich wäre allerdings nie auf die Idee gekommen, kleinen beizugeben und habe mich nicht eine Sekunde lang als Opfer empfunden. Das Engagement gegen Rassismus, welcher von jedem ausgehen und sich gegen jeden richten kann, bleibt wichtig, denn den inzwischen in Mode gekommenen erweiterten Rassismusbegriff lehne ich allerdings ab. Nicht jede Form der Diskriminierung ist Rassismus. Auch die Behauptung von strukturellem Rassismus in Deutschland ist unzutreffend. Nur wenn Begriffe sauber verwendet werden können, können Phänomene korrekt beschrieben und Probleme gelöst werden. Ja. Ja, ob das wie gesagt so gelöst werden soll oder ob nicht vielleicht eher einfach das durch Bedürfnisse wie der Wunsch nach gesellschaftlicher Verbesserung kanalisiert werden auf so eine Art. So genau die sagen. Plappern einfach nur nach, was super Schlaue jetzt an den Unis und so Geschichten halt erzählen. Und das wirkt dann halt super schlau auf die. Und das ist ein gute Quatsche eben. Ne? Man ist ja engagiert sich ja und so weiter. Man ist ja für das Richtige und so. Ja, ja. Auf jeden Fall, das, was wir von der FDP da gelesen haben, das muss ich ja leider sagen, das ist Schwurbelei auf höchstem Grad, absolut. Wo einem echt Angst und Bange wird, was sie dann da irgendwie in Zukunft dann verquicken mit Hass und so weiter und so fort. Und hier haben wir halt mal was wirklich brenzliche Situationen ist und wo man trotzdem nicht irgendwie die Gesellschaft umschmeißen will oder so ein Kram. Na, struktureller Rassismus und so weiter und so fort, ja. Ja, es hilft ja nichts gegen die Dinge, die dann real passieren, eben, dass man dann politisch so verfolgt wird an so einer Stelle, ne? Da hilft ja nicht, das Lamentieren gegen strukturellen Rassismus hilft ja nicht dagegen. Da muss man eben dann auch da sein und aktiv sein oder sich wehren mal oder so. Ja, genau. Das ist dann die richtige Arbeit gegen Rassismus, so. Klar. Doppelt unsichtbar. Aber die Antonio-Stiftung macht hier einen Fachtag doppelt unsichtbar. Doppelt unsichtbar, das ist dann auch irgendwie unlogisch, oder? Ja, sag bloß. So innermigrantischer Rassismus in Deutschland und steigern. Organisierte Türkische. Eigentlich nicht, ne? Oh mein Gott. Aber verdoppeln vielleicht. Innermigrantischer Rassismus in Deutschland und die organisierte türkische Rechte. Haben Sie sich hier mal angeschaut oder wollen Sie sich anschauen? Am 1. April ganztägig in Frankfurt am Main. Die Ahmadiyya und Tunis-Stiftung und das Netzwerk kurdischer AkademikerInnen veranstalten gemeinsam eine Fachtagung, die sich am Beispiel der türkischen Rechten mit Rassismus und Ausgrenzung unter Migrant SternchenInnen auseinandersetzt. Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen sind neben dem bio-deutschen Rassismus auch unterschiedlich von Aktivitäten der türkischen Rechten betroffen. Sie erleben innermigrantischen Alltagsrassismus, organisierte Einschüchterung und Terror. Über diese Bedrohung sprechen Angehörige dieser Communities aus Wissenschaft, Journalismus und Aktivismus. Sie sind zugleich Betroffene und ExpertsternchenInnen. Die Erfahrungen sind doppelt unsichtbar. Die weiße Mehrheitsgesellschaft ist blind dafür. Nee, ihr wollt, dass die blind sind. Die Leute kriegen das schon alle mit. Also diese ganzen Machtdemonstrationen von diesen Gruppierungen, ich erinnere mich noch vor etlichen Jahren, wo wir dieses Ding hier hatten, wo sie da die Osmanen Germania da überwacht haben und dann hat der Erdogan da höchstpersönlich bei denen angerufen und lauter so Geschichten. Das kriegen wir hier wohl alle mit. Da sind wir nicht blind für. Also. Und wenn ich überlege, wie oft wir die Grauen Wölfe schon als negatives Beispiel hatten, ja. Da kannst du, wenn wir da jedes Mal einen Dollar gekriegt hätten. I'd buy that for a dollar. Und auch innerhalb und zwischen den betroffenen Communities gibt es kaum Raum und Ressourcen für eine gemeinsame Auseinandersetzung mit der türkischen Rechten. Gemeinsame. Ja, aber das wollt ihr doch. Das ist doch die Geschichte. Den kann man das ja alles nicht absprechen. Das kann man ja nicht sagen, dass sie da irgendwie falsch sind, ihre scheiß Identität irgendwie über alles zu stellen. Das ist ja nur falsch, wenn andere Leute das machen. Die Beiträge der Tagung zeigen die historische Entwicklung der türkischen Rechten über Ländergrenzen hinweg. Sie machen deutlich, die Akteure sind gut vernetzt und verfügen über ein starkes Mobilisierungspotenzial und das nicht zuletzt aufgrund deutscher politischer Präferenzen? What the fuck? Nee, die haben so ein Mobilisierungspotenzial, weil ihr die ganze Zeit behauptet, diese Gesellschaft wäre so gemein und so böse zu den Leuten und die dann sagen, ja, dann wir sind ja viel, viel geiler als alle anderen, dann lass mal hier über unsere Identität zusammenfinden und die anderen scheiße finden. Würde ich mal sagen. Nicht so. Ziel der Tagung ist es, die Bedrohung sichtbar zu machen, ein solidarisches Netzwerk aufzubauen und die Kräfte im Kampf gegen die türkische Rechte in Deutschland zu bündeln. Von der Ahmadiyya-Antonio-Stiftung. Toi, toi, toi. Ich habe da jetzt ganz viele Vertreter in Namen sind gelesen am Anfang, wo es dann um Assyrer ging und Armenier und Jesiden. Ich habe nirgendwo was von Deutschen gelesen. Weil die sind ja nur auch irgendwie beteiligt so. Oder decken wir das mit der Amadeo Antonio ab? Ja, aber geht es um innermigrantischen Debatte über den konsequenten Antirassismus würde mich auf jeden Fall wirklich interessieren. Aber die Scheiße findet doch auf unserem Gebiet statt. Also geht es uns doch irgendwie an. Und hier, Lennart Fahler ist dabei. Haben wir da vielleicht Fehler gemacht bei der Migration? Wir wollen es ja auch wissen, wenn wir Fehler gemacht haben. Oh, der Ned Aronnax sagt, der Klimaentscheid in Berlin ist gescheitert. Wenigstens ein bisschen. Ein bisschen Balsam auf die wunde Seele. Ein bisschen Resthirn ist noch in Berlin vorhanden. Ja, ich meine, da hätten ja auch 25% bis zum Ende der Wahlzeit aufstehen und sich dann hin und deutlich gescheitert. Mhm. Deutlich gescheitert. Die nötige Mindestzahl der Ja-Stimmen ist nicht mehr zu erreichen, teilte die Landeswahlleitung kurz vor Abschluss der Auszählung mit. Okay. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, wer zahlt noch ein? Glück gehabt. Ja, genau. Ja, weil ihr hättet das nämlich bezahlt. Und der Witz ist ja, wenn dieser Volksentscheid durchgekommen wäre, wäre der sofort Gesetz praktisch geworden. Ne? Also das ist eine ganz quere Mechanismen. Also wir haben keine direkte Gesetzgebung aus gutem Grund, aber wir haben sie in Berlin dann doch. Wenn 25%, was ich auch nicht verstanden habe, nur müssen nur hingehen und das entscheiden und dann, das ist mir alles ein bisschen zu... Habt ihr mitgekriegt, dass der Ponada dahinter steckt ein bisschen? Der Ponada? Ja, den Verein gegründet entsprechend und Kohle eingesammelt, tralala, der ist der große Stimmenzieher. Okay. Ja, aber die Kohle kam ja aus dem Ausland. Ne? Ja, die Kohle kam größtenteils wohl von den entsprechenden US-Stellen, um hier halt weiter zu destabilisieren. Nennt mich jetzt Anti-Amerikaner, aber das ist so offensichtlich wie das Amen in der Kirche. Also, aber wie Karl Koch bei der russischen Botschaft reingehen, sagen, was man hat, Vertrag machen, wieder rausgehen. Ne? Vielleicht war das so einfach, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall steckt der Ponada dahinter. Und Don Tichy hatte, glaube ich, kommentiert, dass der Ponada sozusagen das Ende der Piraten eingeläutet hätte. Das fand ich ein bisschen, naja, okay. Also nicht ganz richtig eben, aber okay. Es war schon nicht so zeitlich, traf das schon auch zusammen irgendwie. Der hat mich doch auf Twitter geblockt. Ja, ich glaube, der war schon wieder weg damals. Vom Fenster von der Wahl. Ja, oder so. Ja. Der ist ja damals halt aufgefallen, weil er irgendwie auf seinem Handy twitternd in irgendeiner Talkshow saß oder so und irgendwie so gesagt hat, er wollte sich mit jetzt den Hobbits irgendwie über Spenden finanzieren. Ja, aber ich meine, jetzt haben wir ja diese ganzen Theaterwissenschaftler ja auch alle im Bundestag, wie er früher einer war. Bei ihm war das halt total bescheuert und wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Und ja, komisch, bei den Frauen ist das irgendwie nicht so ein Problem. Wo ich doch immer höre, dass das... Ja, die haben ja sonst nichts. Naja, ich höre doch immer, dass man alle noch so frauenfeindlich sind. Aber irgendwie hat man dem Herrn irgendwie das abgesprochen, die Möglichkeit, vernünftig Politik zu machen, weil er so ein Theaterwissenschaftler ist. Und bei denen. Das ist auch kein guter Grund. Ne? Wenn wir Leute Theaterwissenschaftler ausbilden, dann müssen wir akzeptieren, dass wir welche haben hinterher. Meine. So. Ja, aber das war ja quasi das, was davon übrig geblieben ist. Dass er halt die Frechheit besessen hat, als Theaterwissenschaftler Politik machen zu wollen und in der Talkshow saß und rumgetwittert hat. Nebenbei. Ja, so frech dürfen heute nur die. Heute sitzen sie alle im Bundestag und twittern von früh bis spät. Ja. Tja, seine Zeit voraus zu sein, ist auch nicht immer das Richtige. Ja. Wie die Rettung aus dem Mittelmeer ins Sozialamt führt. Sehr schöner Artikel von Tichy. Habe ich mitgebracht, weil da drin jemand gefragt wird, der Erfahrung hat, nämlich ein ehemaliger Kapitän oder Seemann, ein ehemaliger Seemann, und er war Seemann bei der Staatsreederei der DDR. Ganz lustig. Das hält ihn nicht davon ab, vernünftige Ansichten zu haben und sie in Maßen laut zu äußern, dass er meint, für die DDR gearbeitet hat. Und der sagt halt im Endeffekt, überlasst die Seenotrettung im Mittelmeer dem normalen Schiffsverkehr, dann könnte schneller Ruhe einkehren, als ihr denkt. Weil das ist ja eigentlich auch genau der Weg, wie es läuft. Gerät jemand in Seenot, setzt ein entsprechendes Signal ab, und Schiffe, das kennen wir aus Enterprise, Schiffe in der Nähe sind verpflichtet, dann da hinzugehen und zu gucken. Und ja, und es gibt genug Schiffe im Mittelmeer. Aber die fahren einen dann halt nicht nach Lampedusa. Die fahren einen nicht nach Catania oder jetzt schon in andere Häfen in Italien, weil immer, es geht ja irgendwie immer weiter nördlich, weil da unten halt auch einfach die Reservoirs gefüllt sind. Ja. Er sagt, was sind das für Seelenverkäufer, die immer wieder wegen Missachtung internationaler Regeln festgesetzt werden müssen, aber so viel Know-how besitzen, binnen 48 Stunden in der libyschen SAR-Zone hunderte Geschleuste einzusammeln, selbst aus Bangladesch herbeigeschleppt. Ja. Das Wort Seenotrettung werde konterkariert, wenn Bootsinsassen in prekärer Lage den von ostwärts gehenden Handelsschiffen Hilfe angeboten bekommen und diese dankend ablehnen, weil sie nicht im nächsten sicheren Hafen Port Said an Land gehen wollen, sondern lieber unter dem feuerspeienden Ätna. Ja, kann ich mir vorstellen, dass doch nicht alle Schiffe eben direkt auf die andere Seite fahren jedes Mal. Nee, natürlich nicht. Mhm. Die fahren weiter ihren Kurs, die nehmen die Leute auf, fahren ihren Kurs und die nächste Möglichkeit, die sie sehen, die an Land zu bringen, machen sie das. Und das wäre in den meisten Fällen Port Said, weil das ist halt nicht Libyen und nicht irgendwo Bürgerkrieg, sondern ein ganz normales, eine ganz normale Militärdiktatur, die wir dulden. Ja, und er sagt, die NGOs hätten tatsächlich hunderte Menschenleben auf dem Gewissen, Opfer eines Weltbilds, das sich nicht an unumstößlichen Tatsachen und guten Argumenten orientiert, sondern darauf abzielt, Verhältnisse zu verändern. Offenbar hat der Seemann AD den Tweet von Axel Steyer von der Dresdner NGO Mission Lifeline zur Kenntnis genommen, der sich und die Seinen ganz offen am längeren Hebel wähnt, wo es um die Umvolkung Deutschlands geht. Das sind übrigens Zitate aus dem Tweet von dem Seenotretter, nicht, dass man hier irgendwas anhängt hier. Ne? Es ist eine bedrückende Aussicht, wenn man die Folgen der angestrebten multiethnischen Gesellschaft für die Menschen gleich welcher Nation, Hautfarbe, gleich welchen Glaubens anschaut. Zustände wie die von Anarchisten, wie Steyer angestrebten, sind nie gut für die Menschen. Nun. Ja, ist auch befriedigt auch das Bedürfnis der Leute, da Gutes zu tun, derjenigen, die da eben mit den Schiffen unterwegs sind, mit den Rettungsbooten und so weiter, mit den Rettungsschiffen. Ja, da kriegen sie noch ein paar Taler dafür, dass sie davon leben können einigermaßen. Von dem aber ist das was Gutes tun, wenn ich sage, ich sitze am längeren Hebel der Umvolkung? Ist das wirklich was Gutes tun? Oder mache ich das dann nur aus ideologischem Antrieb und die Leute, die da in Seenot sind, könnten mir egaler nicht sein? Es ist immerhin gut genug, dass wenn ich nicht genug darüber nachdenke, sich das irgendwie gut anfühlt. Auch in Deutschland weiß man, dass einige Asylbewerber am Ende gar keine andere Karriere als die des Drogendealers beginnen konnten. Das war ja sogar der allerarme Fertiglos-Bürgermeisterin Monika Herrmann irgendwann klar. Das Mitleid hält sich hier in Grenzen. Es wäre sicher kein Schaden gewesen, wenn sich diese Menschen aus dem Görlitzer Park noch immer in Afrika befänden. Man darf annehmen, dass auch dies Konsens in vielen deutschen Stuben und Vereinen ist. Es trauen sich nur zu wenige, es laut zu sagen. Ja, da hatte ich immer wieder auf den Putz gehauen. Aber es ist ein Gastartikel, glaube ich. Leise Stimmen der Vernunft steht drüber. Von Matthias Nikolaidis. Ja. Leise Stimmen der Vernunft. Matthias. Für meine guten Freunde. Ah, Kartoffelblamage. Ja, wenn Almans sich blamieren. Ach, Mohammed macht Mohammed-Sachen, also Amjahid. Ach, so von dem ist es. Genau. Das ist ein frecher Titel auch, ne? Wie sehr kann sich ein Allmann im Ausland blamieren? Norbert Lammert? Ja. Mit einem jahrzehntealten Meme steigt der hip und jung in den Artikel ein. Hello, fellow kids. Und so. Ja. Also ein Auszug aus einem Gespräch zwischen Lammert und dem namibischen Präsidenten Hage Geingob macht seitdem vor allem in afrikanischen Medien die Runde. Zu sehen ist zunächst, wie Norbert Lammert den selbstgefälligen Ton Geingob von der Präsenz Chinas in Namibia warnt. Die Zahl der Chinesen, die hier in Namibia leben, ist viermal so hoch im Vergleich zur deutschen Community, sagt Lammert. Geingob sitzt zurückgelehnt in einem Sessel und stoppt Lammert früh. Der namibische Präsident fragt lächelnd, was so grundsätzlich das Problem des weißen Mannes sei. Lammert brauche niemanden zu belehren und solle lieber über die Deutschen und ihre Verbrechen in Namibia reden. Während wir Deutsche ohne Visum auf dem roten Teppich in unser Land lassen, werden wir in Deutschland regelrecht misshandelt, sagt Gengo. Lammert bleibt nichts übrig, als die Fresse zu halten. Das schreibst du in der Zeitung, oder was? Es bleibt dem Politiker nichts anderes übrig, als die Fresse zu halten. Die Taz hat auch keinen Anspruch mehr, ne? Warum? Demnächst werden sie keine Satzzeichen mehr benutzen. Ich warne euch nur. Ja, und ja gut, klar, das Ding mit dem Visum hat halt einen Grund, ja. Das ist aber irgendwie auch verständlich, ne? Weil halt das Wohlstandsgefälle Deutschland-Namibia relativ klar ist. Und ich meine, die müssen ja eigentlich nur bis Libyen kommen und sich da in ein Boot setzen. Ach nee, jetzt bin ich wieder zynisch und sarkastisch. Aber dass es da ein Gefälle gibt und dass deswegen halt in die eine Richtung der Sog geht und in die andere der. Und dass halt die Leute, die zu euch kommen, was mitbringen. Während die Leute, die zu uns wollen, um hier zu bleiben, halt meist nichts mitbringen. Und all solche Unterschiede gibt es. Aber man kann das natürlich so billig runterbrechen wie Amjahid hier oder der namibische Präsident. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht Namibia auch schon seit Jahrzehnten unterstützen. Ja, es geht in der Regel darum, wer die Geschäfte da vor Ort dann macht, wer die Rohstoffe mit abbauen darf oder dann wenigstens kaufen darf, wenn sie abgebaut sind oder sowas. Zu dem Punkt wollte ich gerade kommen, ja, okay. Weil ich kenne ja Leute, beziehungsweise einen Leut, der regelmäßig in Tansania ist, der ist auch gerade wiedergekommen. Und ja, wenn was kaputt geht, was man billig irgendwo gekauft hat, nennen das die Leute in Tansania Chinese Love. Ja. Weil sie genau wissen, das Zeug, was wir da verkauft werden, hält nichts. Die Straße, die sie bauen zu der Kupfermine, die hält genau so lange, wie sie die brauchen. Danach fällt die einfach auseinander. Ja, wenn sie mit den Deutschen machen, dann hält das zwar länger, aber die Deutschen müssen immer vorher lamentieren, von wegen gleiche Rechte, Zahlung, bessere Bedingungen und so weiter. Und die Chinesen machen einfach. Und genau. Sie ziehen raus. Und natürlich, ist halt, kann man machen. Viele afrikanische Länder haben da auch schon eine Kehrtwendung gemacht und sagen, nee, das bringt einfach nichts, wir werden hier nur ausgenommen. Und ich finde das eine durchaus angemessene Sache, auch für eine diplomatische Geschichte zu sagen, hier, passt drauf auf, ihr werdet Kontrolle verlieren über Teile eures Landes, wenn ihr so weitermacht. Ja. Aber es existieren einige eurozentrische Analysen, dass dass in den Gesellschaften des sogenannten globalen Südens chinesische und russische Propaganda so stark seien, dass viele Menschen und Regierungen auf dieser Welt ihre Solidarität mit der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten verweigern. Aber was auch stimmt, es braucht keinen Putin, damit die Menschen im sogenannten globalen Süden skeptisch gegenüber westlichen Interessen eingestellt sind. Schuld hat für diese Skepsis hat der Westen selbst. Nee, die haben vor allem unersättliche Konzerne und Ausbeuter. Und diese Ausbeuter, die sitzen meistens als Präsidenten oben. Für eine kurze Zeit oder eine längere Zeit. Die heißen Mugabe oder Amin oder hier Issa Mubarak oder Gaddafi und die quetschen ihre Länder aus. Und deswegen existiert kein Fortschritt, deswegen existiert dort halt ein Stillstand. Aber das alles nur dem bösen Weißen zuzuschreiben zu wollen, man hat fast das Gefühl, Mohammed glaubt, Afrikaner hätten keine eigenen Interessen oder keinen eigenen Selbsterhaltungstrieb oder so. Kommen wir zu Medien. Gleich nehme ich Ansprüche. Ja, ja. Neuen deutschen Medienmacher, Sternchen innen, lange nicht mehr gesehen, sagen in der Diskussion um die Erneuerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fehlen wichtige Stimmen. Ja, was fällt uns sofort ein, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren wollen? Doch auf jeden Fall, wo die Leute herkommen. Ne? Was man ja nicht fragen darf, aber immer fragen soll, weil das das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt. Aber halt dein Maul, du rassistischer Allmann, frag nicht danach. Der ÖRR muss sich die Frage stellen, wie er zukünftig die gesamte Gesellschaft abbilden, sie sichtbar und hörbar machen kann. 7 Forderungen. Die Hälfte Frauen, etwa ein Viertel mit Einwanderungsgeschichte, jeder Zehnte mit Behinderung. So setzt sich die deutsche Gesellschaft zusammen. In der Redaktion des ÖRR spielt sich das bisher nicht wider. Deswegen fordern wir Quoten für gerechte Repräsentation. Wir brauchen mehr Vielfalt in den Chefetagen. Nur 6% der Chefredakteure Sternchen innen deutscher Medien hatten 2020 einen sogenannten Migrationshintergrund. Der ÖRR sollte anders aussehen. Eine Maßnahme wäre Beförderung, daran zu knüpfen, ob Diversity-Ziele erreicht werden. Zeitgemäße Berichterstattung ist diskriminierungskritisch, vielschichtig und mehrsprachig. Mehrsprachig, ne, ganz wichtig, weil wir ja auch im mehrsprachigen Deutschland sind. Die Berichterstattung im Einwanderungsland braucht neue Gesichter. Themen, Perspektiven und Formate haben wir ja demokratisch entschieden, dass wir ein solches sind. Vielfalt ist Chef-Sternchen-Innen-Sache. Intendant-Sternchen-Innen müssen für eine inklusive Redaktionskultur sorgen, in der Menschen mit unterschiedlichen Diversitätsmerkmalen arbeiten können. Diversitätsbeauftragte können unterstützen, wichtige Maßnahmen voranzutreiben. Gibt uns Macht. Gibt uns mehr Macht. Gibt unserer NGO mehr Einfluss. Dass wir Leute einstellen, nur die auf unserer Linie sind. Hass und Hetze gegen Medienschaffende nehmen zu. Der ÖRR muss seine Mitarbeiter schützen, auch bei rassistisch motivierten Anfeindungen. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Schutzkodex zu unterschreiben. Was die Leute inwieweit davon abhält, irgendwen anzufeinden, wie ihr hier schreibt. Der ÖRR braucht eine ehrliche Bestandsaufnahme zu Vielfalt und Diskriminierung in seinem Programm und seiner Belegschaft. Diversity Monitorings können als Grundlage für Maßnahmen dienen. In Klammern, bestellt sie bei uns, bezahlt uns, wir suchen euch die Leute schon raus. Die Debatte um Schlesinger hat gezeigt, mangelnde Kontrolle schadet letztlich dem ÖRR selbst. Für eine wirksame Kontrolle braucht es eine gut ausgestattete Gremien und Rundfunkräte, die diese gesamte ja, Gesellschaft ganz wichtig. Widerspiegeln. Genau. Das könnte man eher mal mit so schöffenmäßig so Durchschnittsbürgern besetzen oder so, solche Gremien. Nee, die wollen eine wirksame Kontrolle von wirksame Kontrolle. Mit Leuten, die ihnen wohlgesonnen sind. Das haben wir jetzt auch wieder beim MDR. Ja, was für Ansprüche, ne? Das haben wir ja gerade beim MDR wieder gesehen, hat ja der Holger hier drüber berichtet. Der hatte sich ja beworben auf die öffentliche Ausschreibung als Intendant vom MDR. Ja. Und was haben sie letztlich Stimmt, gemacht? Ja. Dieser Verwaltungsrat hat einen von seinen eigenen Angehörigen sich ausgesucht. Und den da eingesetzt. Also ein ja, das sind Abschottungsprozesse, ne? Abschottungsprozesse sind das. Und dieser Rundfunkrat, der das ja eigentlich entscheidet, der hat das dann halt entschieden, was die anderen sich da ausgesucht haben, aus ihren eigenen. Die haben ihre Macht ausgenutzt, sozusagen. Und das ist ja, die haben ja ihre Macht eine Kriegserklärung. Also dieser Rundfunkrat hat ja gerade nichts gemacht, der hat nur abgenickt. Ja, das also was auch. Soll das bringen? Aber ja. Und da sind ja auch jetzt schon alle möglichen umstrittenen Organisationen. Das bringt vor allen Dingen, dass keiner von außerhalb reinkommt und den da durcheinander wirbelt oder so. Das würde ich sagen. Das bringt es am ehesten, ne? Also, ja, dass der Holger halt nicht reinkommt und der plötzlich. Und konkret ist, dass sie dann alle sagen können: so, ja, aber meine Gruppe, die braucht hier noch eine Sendung, die hier irgendwie wird, damit unsere Ideen hier irgendwie versendet werden vom öffentlichen Geld. Ich weiß nicht, was der Neue da will, aber ich glaube nicht viel. Ne? Er ist recht anspruchslos reingegangen, glaube ich. Daher. Wer, wie, was? Ja, der Neue, der jetzt gewählt wurde halt. Der hat ja wahrscheinlich nicht so einen Anspruch wie so ein Holger, der den Laden umdrehen würde. Ja. Das meine ich dann nur, dass eben dann sich nicht alle umdrehen wollen. Ne? Sich nicht alle 180 Grad drehen möchten, weil jetzt plötzlich die Leitung eine andere ist oder so. Ja, das haben sie dann sichergestellt auf die Art. Ja, hier gibt es eine ARD-Doku-Serie. Wir können auch anders. Das war doch mal ein Film, ne? Klingt das war mal ein Filmtitel, ne? Kennst du den Film? Stell dir vor, alles wird einfach besser. Wow, alles wird besser. Und das auch noch einfach. Ich bin dafür. Seid ihr auch dafür? Ich bin voll dafür. wird schon immer mal alles einfach besser haben. Wir können auch, auch anders. Wir können auch anders. Wir können auch anders. Anders? Wer ist anders? 1,5 Grad. Und wir alle sind dabei. Oh, alle sind dabei, wow. Ja, außer denen, die dann zwischenzeitlich wegsterben. Alle können auch anders, die sind alle dabei. Toll. Und jetzt sind Sie hier Vorreiter, Sie sind ja total moderne Hippies. Naja, nur Landwirtschaft ist auch ein bisschen eintönig, ne? Wir machen es. Das mit der Engelke, das tut mir wirklich im Herz weh. Die habe ich immer respektiert. Tja. Das ist wirklich traurig. Die habe ich immer respektiert. So läuft das im Fernsehen. Ja, man merkt ja im Endeffekt, welche Leute da noch da sind, ne, in diesen Fernsehsachen und welche Leute jetzt noch irgendwie YouTube-Kanal machen und so. Oder Rumble oder was noch alles gibt. Otto. Energieautark, wie geht das überhaupt? Ja, was braucht man dafür? Bisschen optimistischer. Die Stadt weniger belebt oder lebhafter geworden? Viel lebhafter. Das ist so ein grüner Werbespot, oder? Ui, die Stadt ist viel lebhafter geworden, jetzt wo keine Autos mehr fahren. Voll geil. Genau. Endlich lebhaft. Aber bestimmt lebendiger, oder? Ich wollte schon immer mal die Stadt lebhaft haben. Lebhaft. Wir sagen immer, bei uns leidet nur die Erbse, aber kein Tier, und das ist so. Wie kompliziert ist es, aus diesen ganzen Büros Wohnungen zu bauen? Erlebe die Welt von morgen. Eins. Die Welt von morgen, wo wir keine Büros mehr haben, nur noch Wohnungen. Cool. 1, 2, 3. Und ist das nicht dieser wunderbare Aurel mit den super tollen Satirebeiträgen? Über Polizisten, die ihn erschießen wollen und so. Keine Ahnung. 2, 3. Es wird großartig. Großartig jetzt auch noch. Los geht's. Ja, los geht's. Man muss es nur machen. Los geht's. Man muss es nur machen. Wir wissen ja alles schon. Man muss einfach nur entscheiden. Super. Ich meine, lamentieren. Einfach machen, packen, anpacken, loslegen. Ja, wir müssen einfach diese herrschenden Verhältnisse hier mal umstürzen. Und da einfach machen, was wir schon wissen, dass das alles Utopie bringt und toll wird und so. Wie und überhaupt keine Nachteile hat. Läuft alles in Deutschland-Takt, ja genau, Max. Wir müssen da nur alle dran glauben und alle an einem Strang ziehen. Und wenn es irgendwelche Abweichler gibt, dann scheitert es, wenn dann nur an denen, diesen furchtbaren, vulgär-liberalen, neoliberalen, bösen. Konterrevolutionäre. Ja. Die Zukunft wird schön, dann nehmen wir euch auch mit. Auch könnte es hinterher dankbar sein. Wow. Das muss ja nicht so bleiben, nur weil es jetzt so ist. Wir können auch anders. Wir können auch anders. Wow. Jetzt ansehen. ARD Mediathek. Also ich finde den Titel ein bisschen als Verarschung, weil der Film damals, die waren so leicht geistig behindert, die Leute, die die Hauptfiguren sein sollten. Die Schauspieler waren nicht behindert und die haben halt so leicht belämmerte Tücken gespielt und okay. Wenn man das so anpasst, wir können auch anders, sind eben auch belämmerte Typen hier, oder? Ja, für mich klingt das eher wie eine Drohung. So, wir können auch andere Seiten aufziehen hier. Wenn du nicht pusht. Das kann man auch so verstehen, so recht, ja. Ja, was sagt der Boschert dazu? Der sagt, sowas wird nur produziert von Leuten, die gar nichts mehr merken. Und die einer politischen Moral jedwede künstlerische Identität geopfert haben. Oder es ist einfach ganz authentisch das, was sie sind. Deutsches Spießertum. Traurig. Ja, ich würde sagen, das ist vor allen Dingen deutsches utopisches Denken, wo einfach immer nur alles immer nur am Willen scheitert. Ne? Das ist ja auch wunderbare deutsche Philosophie. Es ist einmal nur der Wille. Der Wille schafft das Dasein. Ne? Wenn der Wille endlich mal so einen Triumph hätte, praktisch. Ne? Ja, und dieses fand ich auch eine wunderschöne Kachel hier vom ARD. Leute, die den schaden wollen, nicht besser hätten erfinden können. Also, wo ja der Herr Pollenz schreibt, das wär's dann mit Ulrike Guro in Talkshows, oder? Oh, ich bin so schlau. Ich bin der Pollenz. Und was schreibt die ARD uns hier? Warum Medien Verschwörungsmythen keine Mythen Bühne bieten sollten? Verschwörungsdenken kann radikalisieren und zu Gewalt führen. Beispielsweise Patriarchat, beispielsweise strukturelles irgendwas. Beispielsweise die vulgäre Freiheit, die uns alle umbringt. hat der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung Millionen Menschenleben gekostet. Ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Von irgendwelchen Spinnern, die sich Geschichten ausdenken. Zu Weltverschwörung. Ja, und vor allen Dingen, Millionen Menschenleben. Mann, Mann. Welche Leute glauben denn da dran? Leute, die ihr very slippery slope, Leute, die ihr unbedingt unter allen Umständen eure Quarks-Sendung da moderieren lassen wollt, die glauben an sowas. Heutzutage noch. Ja. Ja, wachsen die denn noch nach? Wohin wir? Gesundheitliche Schäden. Medizinisches Wissen wie eine Krebstherapie wird in Frage gestellt und damit auch anderen geschadet. Wie viele Leute, die sowas behaupten, sind überhaupt nur in der Diskussion irgendwie in den Medien stattzufinden? Ja. Vollkommener Quatsch. Aber das vergleicht ihr dann wieder mit irgendwelchen Corona-Impfungen oder so, wo das halt eben nicht so eindeutig ist, ihr Idioten. Und wo wir auch nicht jahrzehntelange Zahlen zu haben oder irgendwelche praktischen Anwendungen und Auswertungen. Sondern eben nicht, wo das alles unsicher ist. Wo es unsicher aber ist, unterschiedliche Tichy, Leute, aber unterschiedliche... Bruder, aber all die ganzen schlimmen Leute, die vielleicht in den Medien irgendwann mal vorkommen, auf Phoenix um 10:45 oder so. Ja, der tollste Teil ist das allerletzte Ding, ja. Das ist auch wirklich das allerletzte, nämlich Engagement für wichtige gesellschaftliche Themen wie Ehrenamt und Klimawandel kann geschwächt werden. Engagement für Klimawandel kann geschwächt werden durch Verschwörungstheorien. Ja. Sowas wie Frauen können Männer werden und Männer werden Frauen oder so? Also was ihr was jetzt mit dieser Kachel hier sagt ist, hallo, wir sind die ARD, wir lassen niemanden zu Wort kommen, der das Engagement für Marxismus, Klimawandel, gegen Klimawandel irgendwie schwächt oder wie. Weil wir einfach nur noch entscheiden müssen und die Leute, die halten uns davon ab, einfach nur zu entscheiden mit ihren bösen Anmerkungen, die wir noch haben. Und deswegen lassen wir die gar nicht erstmal zu Wort kommen, weil das ist ja eh... Ja, nur ist er dann genau grenzwertig, wo sie dann einfach nicht mehr so eine wissenschaftliche Diskussion führen können. Über Klimawandel zum Beispiel. Und wenn sie davon ausgehen, dass das alles, was irgendwie, was da kritisch ist oder so, dann eine Verschwörungstheorie ist, dann. Deswegen haben sie auch zum 6. oder 7. Mal dem von Schnitzler wieder den Grimme-Preis gegeben. Hm. Weil sie Angst haben davor, irgendwann mal was anderes zu hören. Und das ist doch diese Logik, die Originallogik aus diesem ganzen System. Ja, hier Berichterstattung über unsere Sonderoperation in der Ukraine kann hier alles gefährden in unserer genau. Gesellschaft. Deswegen können wir das nicht dulden. Zweifel am wunderbaren Sozialismus kann hier alles zum Einsturz bringen. Und deswegen können wir das nicht dulden. Also, dass euch bei der Formulierung von so einer Scheiße nicht auffällt, dass das nicht geht. Ihr könnt das nicht vorher festlegen. Sorry. Nee, man kann es auch nicht vorhersehen oder so. Das ist irgendwie Blödsinn. Also ihr sagt, ja, wortwörtlich, es gibt Sachen, an denen darf man nichts auszusetzen haben, weil das ist böse. Genau. Und da kann man auch nicht drüber reden und dann sagen so, ja okay, jetzt müssen wir hier mal das ausdiskutieren und dann treffen wir irgendwie eine Entscheidung. Nee, das ist von vornherein müssen die ausgeschlossen Nein. werden. Nein. Weil es schwächt. Man darf es nur nicht mal schwächen. Also man darf es nicht irgendwie konfrontieren mit den Argumenten dagegen oder den vermeintlichen Argumenten dagegen, meinetwegen. Dass man daraus dann irgendwie vielleicht wachsen kann oder seine Argumente schärfen oder irgendwas. Das geht nicht. Das ist unmöglich, weil... Ja, also wenn die Leute auch alle so blöde werden, dann würden das nicht vielleicht selber auch durchschauen oder so, wenn da einer so Blödsinn erzählt. Also meine Güte, nee. Ja, die Gesellschaft hat doch schon immer mit solchen Dingen leben müssen. Und da gibt es keine Kontrollstelle, die das entscheidet, wer jetzt... Ja, das meiste, was bei denen als Information durchgeht, ist Schwächen von ist schon gefärbt. Wichtigen Sachen. Also ja. Ja. Wichtige gesellschaftliche Themen wie das Geschlecht der Leute kann geschwächt werden. Durch Bullshit ja. von Funk. Oh, mein Geschlecht ist geschwächt. Gut, dass man Adelsgeschlecht gemeint war. Ach so, ja, hatte ich glaube ich mitgebracht oder was? Weiß nicht genau. Ich habe das mit dem Verkehrsschilder aber auch mitgekriegt. Ich habe allerdings von 250 Schildern gelesen, dass sie von den Aktivistinnen gegen Klimawandel oder so, hier Extinction Rebellion, geklaut oder abgenommen worden wären, damit die Leute nicht mehr zur Verkehrsministerkonferenz finden oder wie wir das gemeint, ne? Nein, es geht um diese, was wir hier sehen, diese Aufhebeschilder von dem Tempolimit. Mhm. Weil ja der Planet stirbt, wenn wir in Deutschland nicht endlich mal ein Tempolimit einführen. Weiß ja jeder. Total seriös. Vollkommen seriös. Überhaupt nicht die Verarsche hoch drei, wo jeder sofort eigentlich wissen müsste, dass es Quatsch ist, was die Leute erzählen. Und dass sie sich da reinsteigern in irgendwelche Kacke. Weil sie selber nämlich kein Tempolimit haben für Bullshit in ihrem Hirn. Also. Ich habe mich gefragt, wie man den mit gleicher Münze zurückzahlen könnte, diese Scheiße mit der Kleberei auf Straße und so weiter. Und ja, gut, also so Windräder zum Beispiel abschalten oder so, das ist natürlich nicht so einfach. Da kommt man ja nicht so dran, aber man könnte irgendwie Solarzellen. Ja, da kommt man leicht zu, das hilft halt alles nichts, weil sie sich ja mit diesem Kram in eine Position begeben haben, die halt eben überhaupt von überall ja jetzt mittlerweile getragen wird. Und das haben wir ja gerade gesehen, in dem, was wir gerade hatten. Deren Aktivismus voranzutreiben bedeutet gut. Deren Aktivismus in irgendeiner Art und Weise zu behindern oder in Frage zu stellen auch nur bedeutet, muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Ne? Und dann haben wir solche Sachen wie, das können sie sich alles rausnehmen, das können sie alles machen und Behauptungen aufstellen bis zum geht nicht mehr. Und den Leuten sagen, wir sterben alle, Hashtag Extinction. Und wir begehren ja hier nur gegen unser Sterben auf. Wir Menschen leiden, gibt uns mehr Macht. Wir müssen ja nur entscheiden, weil wir wissen ja schon alles. Gibt uns einfach Macht von über euch. Und lasst euch prügeln von uns, weil wir haben ja die perfekte Ansichten zu allem und können das alles machen. Ja, da wird die Welt schön, wie bei ARD und ZDF. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann hier solche Geschichten hier, wo hier jetzt einer von der Straße geschoben hat und den noch in den Bauch getreten hat. Und da warten die nur drauf auf so eine Scheiße, damit sie dann nicht schreiben können, in den Bauch getreten, auf der sowieso Brücke, wir sind wieder am Hamburger Hafen, unterbrechen den Verkehr, damit die Regierung auf den Boden der Verfassung zurückkommt. Hashtag Artikel 20a, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und unsere Lebensgrundlagen schützt, dabei kam es zu dieser Szene. So främen sie das hin. Und darüber haben wir hier so einen Vollidioten, der schreibt, lass mich raten, die Gewalttäter bekommen jetzt eine Kolumne im Ressort Freiheit der Welt. Das ist deren Framing. Ja, so. Aber gut, Maurice darfst du nur wirklich nicht für voll nehmen. Entschuldigung. Ja, aber es gibt genug Leute, die... Ja, natürlich. Die das so sehen. Ne? Also es ist ja hier natürlich nur exemplarisch. Wenn das jetzt der Einzige wäre, dann wäre es ja schön. Das ist ja kaum der Rede wert. Na, aber die warten auf so eine Scheiße. Die warten da nur drauf und es würde mich noch nicht mal wundern, wenn wir irgendwann so eine Situation haben wie mit 68ern. Da ist es ja im Endeffekt auch so gelaufen, dass sie diesen Studenten da erschossen haben. Und wer war das, der den erschossen hat? Das war ein Polizist, wo sich später herausgestellt hat, dass er hier von der DDR ein Agent war. Ne? Um sowas das kann ja heute alles nicht mehr passieren. Dass ja, da jemand bezahlt wird, um sowas zu tun. Weil es die DDR nicht mehr gibt, ja. Aber stellt euch das mal vor, dass irgendjemand, der mit dem Kram sympathisiert oder so. Oder gegen irgendjemand, der viel Geld in Volksbegehren in Berlin gesteckt hat und jetzt enttäuscht ist. Vielleicht heuert er einfach jemanden an. Und dass sie dann so einen Raff-Moment haben mit dem Scheiß. Mhm. Wo sie dann auch jedem sagen können, so, ja, jetzt habt ihr es so hier gesehen, hier fließt jetzt Blut. Mit anderen Worten, wir sind hier im Krieg und dann können wir jetzt auch Blut vergießen. Ganz einfach. Also würde mich gar nicht wundern, weil die legen das drauf an, auf solche Geschichten. Die freuen sich darüber. Und deswegen kann man den Leuten halt nur dazu raten, dann muss es dann halt ja im Endeffekt so hinnehmen. Ne? Wenn der Staat dann nichts macht, die Leute wegräumt oder so, dann kann man es halt leider auch nicht machen. Geht halt nicht. Weil da freuen die sich drüber, über so einen Kram. Über jeden, der da die Geduld verliert oder so, das feiern die. Das hilft denen nur. Da haben sie dann wieder einen, wo sie drauf zeigen können und sagen können, hier, guck mal. Mit was für Repressionen wir hier kämpfen müssen. Wo wir doch nur wollen, dass die Leute überleben. Das hier war auch unter aller Sau. Frau Schäfer ist ja bekannt für ihr Bundestag von den Grünen in Bayern, glaube ich, wo sie da irgendwie meinte, man kann in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen. Und ja, der Herr Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern geschrieben, Umweltverbände wie NABU und WWF wollen ihre Großspender nicht nennen. Wo ähnliche Hintergründe wie bei Klimaklebern, die von Geldgebern aus den USA finanziert werden sollen, denen es um was anderes geht als ums Klima. Und was schreibt Frau Schäfer dazu? Was sagt eigentlich der Antisemitismusbeauftragte zu solchen Einlassungen? Der Einzige, der ein Problem mit Antisemitismus hat, ist Frau Schäfer, wenn sie in der Äußerung vom Herrn Aiwanger Antisemitismus sieht. Punkt. Da hat jemand geschrieben, Ende. USA und finanzieren und das ist antisemitisch dann. Das ist die ganze Logik hier. Tja, ist irgendwie ein Bärendienst für den richtigen Kampf gegen Antisemitismus, ne? Irgendwo habe ich letztens eben, vorhin auch wieder jemand, hat auch wieder jemand, sie haben Eliten gesagt. Ne? Antisemitismus. Gut. Immer, ja. Ja, aber diese Scheiße, das kriegen die ja beigebracht von Amadeo Antonius und diesen ganzen Leuten. Ja, aber das ist im Endeffekt dazu da, um die herrschende Klasse gegen jede Kritik zu verteidigen. Ne? Also, wenn du dann sagst, hier unsere politische Klasse oder unsere Eliten oder irgendwer, dann ist ja klar, wer du bist. Dann bist du der Böse. Ne? Ja, Mr. Peterson, genau. Ja, auf der anderen Seite geht halt eben alles, wenn das die richtigen Gruppen halt eben machen, dann gegen Juden dann halt wirklich, weil die haben ja nur schlechte Erfahrungen gemacht und sind marginalisiert und unterdrückt und so weiter. Da hat man ja überall wieder tausendfach Verständnis für den Scheiß. Und bei sowas hier, wo davon überhaupt gar nicht die Rede ist, ist es dann antisemitisch. Praktisch. Schön praktisch. Ja, Roger Waters wollte wohl in Frankfurt auftreten und Ja, haben wir, soll. glaube ich, schon dreimal drüber gesprochen oder so. Ja, wie haben Sie jetzt eine Petition dafür gemacht bei Change.org? Dachte ich mir, Ja, reiche ich was mal heißt rein. sie? Also Ja, die gegen die Mann, ne? sie. Weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Irgendeine Frau Helper. Okay, nur meinetwegen. Das habe ich mir ja auch durchgelesen jetzt und ja, gibt ja irgendwelche Unterschriften von Künstlern und so und die stellt das im Endeffekt auch nicht in Abrede, dass der wohl mit dem BDS-Movement da solidarisiert sich. Ja, also aus meiner Sicht finde ich das zwar ätzend und kann man sich auch drüber aufregen über den Kram, aber auf der anderen Seite, der Mann ist Musiker. Er soll Ja, halt eben. seine Show spielen und wenn es euch nicht interessiert und wenn ihr es halt scheiße findet, dann geht er halt nicht Dann hin. geht er nicht hin und gibt ihm Ja, kein Geld. genau. Aber lasst die Leute, die seine Musik mögen. Ich glaube nicht, dass da jetzt auf einmal Skinheads aus der Uckermark kommen und sagen irgendwie, ich gucke mir jetzt Roger Waters an, weil der ist israelkritisch. Ich würde das vielleicht im Zweifelsfall auch gar nicht wissen oder so, wenn ich jetzt zu so einem Konzert gehe, dann ich recherchiere ja nicht vorher, was die Bandmitglieder so irgendwo von sich gegeben haben. Das ist doch irgendwie. Ich habe die Preise recherchiert und habe gesagt, nö, bei aller Liebe, nö. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wir hatten ja jetzt auch erst wieder diese ganzen deutschen Musikleute, die sich da für den Klimablödsinn eingesetzt haben, also jetzt für diesen Volksentscheid am Wochenende. Und ne, also da, die sollen ja alle politisch sein, die sollen sich ja alle äußern, ne? Das erwarten die ja quasi von diesen ganzen Leuten und feiern das ab, wenn die da irgendwie ihre uninformierte Scheiße irgendwie zum Besten geben. Und hier hast du jemanden, ich habe keine Ahnung, ob der auf seinen Konzerten sich hinstellt und irgendwelche Vorträge da hält über Israel oder so. Wenn er das macht, finde ich es natürlich ganz schön bekloppt. Ja, würde mich echt Aber wundern. Ne? ich weiß nicht, ob das bei dem so ist. Oder ob das nur seine Privatmeinungen sind, die er dann irgendwo anders irgendwie zum Besten gibt oder so. Aber das spielt, glaube ich, aus meiner Sicht schon eine Rolle. Und die können das nicht bei den einen Leuten abfeiern und bei den anderen Leuten schlecht finden. Das ist dann einfach nur darüber, ob es ihnen halt irgendwie gerade in den Kram passt oder so. Weil wenn irgendwelche Leute hier ihren Battle-Rap da abhalten oder so und die da wieder von der richtigen Sorte sind und die das BDS-Ding abfeiern, dann, ja, dann gibt es Quarks-Moderation dann aber wieder. Und das sind alles Rechte, die das nur in Frage stellen oder was. Also das ist doch wortwörtlich so, das haben wir ja alle schon gehabt. Das ist ja nicht irgendwie hypothetisch, sondern das haben wir ja schon durch, die Scheiße. Ne? Also es geht euch ja überhaupt gar nicht um die Sache oder so. Es geht euch nur darum, ne, hier passt es und da passt es nicht. Und es hängt davon ab, was das für Leute sind, die das sagen. Die können dieselbe Sache sagen. Es geht nur darum, wer das ist. Und es geht nicht darum, worum es geht. Ist vielleicht auch eine Form von Machtspiel, wenn man irgendwelche Konzerte absagen kann. Oder Cancel Culture. Ja. Ich meine, und jemand hat hier eben im Chat, ich weiß gar nicht, hat den Tom Morello genannt, Psychodad war es. Also Rage Against the Machine können eigentlich auch nicht mehr auftreten. Und ich wette, wenn man da mal mit dem feinen Kamm durchgeht, könnten einige Bands in Deutschland unter den Umständen nicht mehr auftreten, weil irgendwann irgendwer aus der Band mal irgendwas gesagt hat. Ja, ich meine, die Ärzte sind ja auch ein Beispiel, ne? Mit Kopfhaut und den ganzen Sachen und Elke, wie sie selber nicht mehr spielen und so ein Kram. Und die schmeißen sich auch in Staub von dem ganzen Dreck. Ja. Also da, das ist auch wieder eine von den Enttäuschungen. Gerade bei denen hätte ich gedacht, die sind abgebrüht genug zu sagen, wisst ihr was, das geht niemandem was an. Was ist, und da beziehen wir keine Stellung. Ja, aber wahrscheinlich scheint da doch das durch, dass man ja immer schon eine bessere Welt haben wollte, ne? Und jetzt irgendwie, wo die ganzen Leute die bessere Welt dann bauen, da ist man halt dann mit dabei. Oder ob man früher irgendwie vernünftig war und sich irgendwie gesagt hat, es hat einen Wert an sich, irgendwie ein bisschen dagegen zu sein als Künstler. Ne? Und als Künstler aus meiner Sicht kann man sich das absolut erlauben. Also da kann man sich halt auch erlauben, irgendwelche Leute zu beschimpfen oder so, weil es ist halt Kunst. Es gehört halt dazu. Und die Abgründe des Lebens gehören halt zum Leben dazu. Und deswegen kann man die als Künstler auch thematisieren. Und das kann man auch alles machen, ohne sich selber damit gemein zu machen. Um ein Zeichen zu setzen, könnten Pink Floyd sich doch in George Floyd umbenennen. Okay. Danke für die Inspiration an den Max. Was würde das denn zeigen? Keine Ahnung. Das ist Blackfacing, oder? So, ja, vielleicht. Wish You Were Still Here. Die erste Platte von George Floyd. Ich kann gar nicht hingucken. Dem denkenden Menschen von ein bisschen Verstand tun sofort die Glüsen weh, wenn man den Untertitel hier liest. Ja, einige, ja. Achso, Untertitel, ja. Nur das ZDF-Magazin genau. Royal persifliert rechte Comedy. Die Banalität des Bösen. Aus dem ARD. Der Bösen. Echte Comedy im ARD, in der ARD. Die Banalität. Ja. Sehr böse. Ja. Oh. Das ist eine Zitat, Banalität. Damit redet man sich dann raus, ne? Ja, das werden sie sagen. Wir haben ja gesagt, Banalität der Bösen. Das ist ja eine Persiflage. Der Artikel dreht sich ja um Satire. Da haben wir unsere eigene kleine Satire eingebaut, nur dass es hier maximal geschmacklos ist. Wenn nur auch mal langweilig Nähe, die Kollegen nachzuahmen und vor allem eine halbe Stunde lang. Von also. Banalität des Bösen rückt. Ja, was hat er denn gemacht, der Böhmermann? Ich habe das nur am Rand mitgekriegt. Der hat Sätze von nur nachsprechen lassen, oder was? Angeblich, ja. Also ich meine, er war doch nicht auf der Bühne. Dann hat er irgendwie, wann wird zurückgeschossen? Er hatte erstmal also wann wird die Tanur in seiner Sendung nur im ersten auf nur im zweiten reagieren? Der ARD-Kabarettist war Mittelpunkt des ZDF-Magazin Royal am Freitag nicht der echte, sondern der persiflierte von Sebastian Rüger gespielte und gesprochene, so täuschend echt, dass die beiden nur zum Verwechseln ähnlich wurden. Schreibt hier wer? Den Leuten den Spiegel vorhalten. Die vornehmste Aufgabe der Satire ist es, den Menschen den Spiegel vorzuhalten. Aber euch darf man nicht kritisieren. Ich erinnere noch an diese Satire-Sendung, die sich über die Checkliste für Rassismus oder so von der Amadeus und Toni Stiftung, die Hate Speech war es, ne? Lustig gemacht hat und die danach im Giftschrank verschwunden ist. Ja, genau. Vom ZDF. Sowas ist auch keine Satire hier, das ist einfach nur ein, weiß ich nicht, so ein Triggerwarnung. Es ist nicht auszuschließen, dass heute Abend Gefühle verletzt werden, gibt Rüdiger nur als Ziel der Sendung vor. Es werden Zitate aus Nur-Auftritten genommen, respektive aus dem Zusammenhang gerissen. Und da seid ihr dann stolz drauf, oder was? Und ich meine, morgen ist nicht, es dann wieder... Es ist einfacher, irgendwem Dinge zu unterstellen, indem man Dinge aus dem Kontext reißt, die der nie gesagt eigentlich hat. Eigentlich nicht der Ziel von Satire. Ja, morgen, das ist das morgen macht armseligste, morgen macht dann was wieder, ich je gehört habe. Morgen macht er dann wieder Faktenchecks, was jemand mit seiner Aussage widerliche weiße Mehrheitsgesellschaft oder so ein Kram wirklich meinte, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Investigativer Journalismus, und hier fälschen wir uns halt unsere Quellen. Ja, gut, okay. Also verfälschen, nicht fälschen. weil vier weitere Akteure dazugekommen. Ja, die Lisa Ecker. Und das Magazin ist ein Frontalangriff auf die deutsche Comedy-Szene, nicht auf die ganze, sondern auf einen bestimmten Ausschnitt. Auf die Protagonistinnen und Protagonisten, die mit rassistischem, sexistischem Gedankengut und Vokabular um sich schmeißen, um die Wut auf Cancel Culture und alles Woke anzufeuern. Also rechtsdrehend gegen linksdrehend. Kann das auch als Nachtreten empfinden. Also projizieren, was links, Leute, die am Linkspol wohnen, für rechtsdrehend halten. Diese Böhmermann-Sendung ist eine Abrechnung mit Noor und Lisa Eckhardt. Die Österreicherin Sophie Probst mimt sie via Kunstfigur Milli Probst, die über eine Vogue-Stapo fantasiert und natürlich nichts gegen Juden hat. Ja, auch jüdische Männer finden mich attraktiv, sagt Probst. Wissen Sie, was ein Jude, harter Schnitt, das komplette Publikum und Noor lachen, Tränen. Ha, ha, ha, ha. Noor? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, die hat was Antisemitisches gesagt und die finden das alle lustig, weil sie so. Aber warum hat ein. Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Überhaupt, das Publikum amüsiert sich bestens über die Sotissen. Sotisen. Sagt mir nichts. So für mich. Ja, ist wohl kein und Inhalte, die das Böhmermann-Team aus deutscher Comedy herausliest und zitiert. Ja, herausliest, genau. Herausliest ist geil. Am liebsten aus dem Noor-Reservoir. In seinem Stand-up drischt der, als ob Noor, Sebastian Rüger auf alle ein, die sich auch nur im Entferntesten für progressive Ziele engagieren. Hier wird original Noor als Konzentrat dargeboten, angeblich, ne, weil das auch hier alle Leute vergleichen. Sein Mindset ohne Kommentar, ohne Erbarmen, ohne Gedankenzusammenhang. Ohne Gedankenzusammenhang. Die einzigen Bösen, die ich da sehe, sind die, die sowas zusammenschneiden und so tun, als wäre das das ganze Spektrum. Das ist irgendwie eklig. Ja, man möchte gar nicht. Ja, vor allem, wie gesagt, mit Kollegen, die dann irgendwie jetzt auch gehen müssen, ne? Die nur Show wird ja eingestellt. Ne? Ja, ich weiß nicht. War das nicht irgendwie dementiert? Ging es da nicht irgendwie um eine von. Okay. Zwei oder irgendwie so. Dementi weiß ich nicht. Also. Ich meine schon. Hm. Was da zusammenkommt, muss alle Skeptiker beschämen, die da meinen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk agieren die Linken, Linksliberalen und Wogen. Ja, sonst wäre so eine Pranger-Sendung gegen alle Andersdenkenden doch gar nicht möglich. Da würden alle sagen, ey, bist du bekloppt. Sowas macht man nicht, auch wenn man die Ansichten der Leute nicht teilt. Und liebe Leute, also linksliberal sage ich dazu überhaupt nichts. Weil liberal seid ihr nämlich überhaupt nicht, kein bisschen. Dieter Noor wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in die Spur geschickt. Der Sender will an diesem Engagement trotz ein. Ja, hast du also recht, festhalten. Ja, wie böse. Ja. Sie wollen immer noch seine Sendung. Siehst du, ja. Dabei sollen die RBB verantwortlich mal das Gespräch mit dem Kabarettisten suchen. Bei aller Satire, der überzieht, der verletzt, der frisst über die Hecke. Okay. Oder lassen Sie ihn beim nächsten Mal auf Böhmermann los? Ein öffentlich-rechtlicher Comedy-Battle könnte sich anbahnen. Die neueste Böhmermann-Nummer triggert, wie alle seine Nummern, ein sagenhaftes Für und Wider bei Twitter. Anonymous Germany schreibt einfach genial, unbedingt anschauen. Oh mein Gott. Anonymous Germany, wie süß. Anders dagegen, patriotische Plattform. Ja, das fremdet ihr hier schön euch zusammen. Das ist, ey. Unglaublich, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk unsere Zwangsgebühren aus dem Fenster schmeißt. Versteht eigentlich jemand die Idee hinter nur im Zweiten? Ja, und das bedeutet jetzt, Spiele. Jeder, der das falsch findet oder sich irgendwie am Kopf kratzt, ist patriotische Plattform. Also in Comedy Battle glaube ich auch noch nicht, weil das ist ja irgendwie bei der nur macht ja keine Comedy, der macht ja Satire. Und der Böhmermann macht irgendwie Comedy. Hat er nicht auch so ein Programm? Hat er nicht auch so ein Programm, wo er ja, aber erzählt. Comedy, da zieht man sich bunte Sachen an und macht man irgendwie Spiele, so ein Schaugespiele und so. Nee. Und beim Satire wird eigentlich nur geredet. Ne? Ach, das ist doch eh schon alles verwässert und vermischt. Was bedeutet, noch Frist, nicht. Was bedeutet Frist über die Hecke? Das will ich auch wissen. Das will der Julius auch wissen. Herr Hubert ist zu schlau für uns, bedeutet das. Er hat es verstanden, wir sind einfach zu rechts, um es zu verstehen. Comedians aus der rechten Ecke, ich krieg echt einen Föhn, ey. Ja, Mr. Ja, Peterson, ich weiß. Ruhe, ey. Echt, ist doch gar nicht nett. Also. Interview. Ah, das war ganz witzig. Genau. Und hier haben wir ein Interview von Massengeschmack TV mit einem neuen Moderator, den die jetzt wohl haben. Und der hat hier den Herrn Kubicki interviewt und da geht es unter anderem um den Freiheitsbegriff und das spiele ich euch jetzt mal vor. Internet gelesen, die FDP vertrete einen, Zitat, vulgären Freiheitsbegriff. Das bedeutet also, Autofahrer sollen beliebig schnell fahren dürfen und wenn ich eine Waffe haben möchte, das soll auch nicht zu schwer sein. Was ist denn Ihr Freiheitsbegriff? Also zunächst kann ich mit solchen Begriffen nichts anfangen. Wenn Menschen sagen, es gebe einen vulgären Freiheitsbegriff, dann haben sie den Freiheitsbegriff gar nicht verstanden, sondern versuchen nur ihre eigenen Attitüden und ihre eigenen Vorurteile zu publizieren. Wir haben Straßenverkehrsregeln, es gibt keine grenzenlose Freiheit. Wir haben ein Waffenrecht, es gibt keine grenzenlose Möglichkeit, Waffen zu besorgen in Deutschland. Und diejenigen, die andere politische Ziele verfolgen, versuchen mit dieser Form der Denunziation davon abzulenken, dass das, was sie vorschlagen, keinen nennenswerten Mehrwert bringt. Und deshalb bin ich ja dafür. Ja, das halte ich schon mal für einen Treffer ins Schwarze, oder? Wie seht ihr das? Ja, kann man. Hat er eloquent ausgedrückt, auf jeden Fall. Ich glaube, ich gebe schon, was er redet. So, ne? Ja, machtlos ist er trotzdem. Das schon, ja. Nö, das würde ich nicht sagen. Einigermaßen. Ja, schön zu sagen. Das würde ich nicht sagen, dass er machtlos ist. Dafür, dass wir uns dieser Diskussion auch stellen. Nicht, wer die Freiheit nicht will, wer staatlichen Dirigismus will, wer will, dass Menschen nicht ihre eigene Entscheidung treffen können, sondern nur nachvollziehen müssen, was andere, der Staat oder gesellschaftliche Gruppen oder die NGOs oder die Zivilgesellschaft, was auch immer das ist, was die vorschreiben und wollen, der soll das offen deklarieren, aber nicht glauben, er vertrete einen anderen Freiheitsbegriff. Ja, könnte doch auch glatt bei uns in der Sendung gelaufen sein, oder? Die Zivilgesellschaft. Ja, was auch immer das ist. Zivilgesellschaft. Ich fand das so interessant, weil Robert Habeck genauso mal argumentiert hat auf einem Bundeskongress seiner Partei. Habe ich erst gedacht, er hat was geraucht, als er die ganze Zeit von Freiheit sprach. Und dann kam raus, er meint, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das bedeutet, wer sich selbst freiwillig unterwirft, der ist wirklich frei. Und wer dagegen opponiert, dass er sich unterwerfen muss, wer eigene Entscheidungen treffen muss, der ist in Wahrheit unfrei. Wenn er ist ja gezwungen zu opponieren. Das ist ein Freiheitsbegriff, den könnte Wladimir Putin völlig problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmodell übersetzen. Sie meinen, ja, und das war natürlich der Punkt, wo die üblichen Leute dann ihre Schreikrämpfe gekriegt haben. Warum linksautoritär? Und Putin autoritär, das kann man durchaus auf derselben Schiene sehen. Warum ja, nicht? Das sehe ich auch so. Und außerdem, also was die Leute natürlich versucht haben, da reinzulesen, ist, er vergleicht Habeck mit Putin-Ukraine. Der führt Krieg in der Ukraine, Putin-Ukraine. Was hat denn Habeck mit Krieg in der Ukraine zu tun? Ja, nichts. Und das hat er auch nicht gesagt, dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Sondern es geht um die Philosophie, die Putin da nicht erst seit gestern vertritt. In diesem Land. Ne? Es geht um diese Philosophie, die ein Putin, ne, der ein marxistischer Geheimdienstler war, da in seinem Land vertritt, seitdem er da an der Macht ist. Und nicht erst seit gestern. Und das ist nämlich genau so ein Kram, dass die Freiheit böse ist und so weiter und so fort. Und dafür habe ich ja auch nochmal dieses Video als Schauempfehlung hier, hat der Stephen Hicks. Der ist ja auch bekannt für seine Abhandlung über Postmodernismus und so. Und der war hier beim Museum, Zweite Weltkriegsmuseum in Polen und hat hier diesen Vortrag gehalten über den Dugin. Über den haben wir ja auch schon mal ein Video gemacht. Und der sagt dann ja halt so Sachen wie, Marxismus ist nützlich. Und indem es die Mechanismen der Entfremdung und Mystifizierung des Liberalismus zeigt und deren Vorherrschaft irgendwie rechtfertigt. Also diese Mechanismen rechtfertigen die Vorherrschaft des Liberalismus. Und ja, auf jeden Fall die marxistische Kritik von dem Kapitalismus ist halt wichtig für den Struggle Und ist immer noch auf unserer Agenda. Und an einer Stelle zeige ich halt auch so ein Zitat von dem nochmal, wo es halt um, also im Endeffekt das, was die Leute am Marxismus stört, ist dass die Kritik an der Religion. Aber ansonsten ist das alles total wichtig, weil es sagt uns ja, dass der Liberalismus das Böse ist. Und ja, und hier haben wir diese ganzen Marxisten von den Linken und die sehen das ja im Endeffekt auch alles so, dass Teufelszeug ist, weil das ist ja genau das, was diese Leute hier auch erkannt haben. Und insofern ist das auch ein vernünftiger Vergleich. Ne? Also total interessante, hier eine halbe Stunde geht das natürlich auf Englisch. Jo. Aber haben sie doch noch eine zweite, ups, kann ich echt empfehlen. Eine zweite FDP-Person gefragt, eine junge Frau, ne? Und die hätte dann, also um zu prüfen, ob die dann ähnliche Antworten geben würde oder so, die hat er doch. Achso, die Lia Schröder, ja. Mhm, fand ich ganz gut auch. Ja, ist ja einer von den Progressiven, aber da hat sie sich ganz gut geschlagen, ja. Ja. Und ja, eine andere Frau von den Liberalen hat hier, das habe ich jetzt gerade nicht eingeblendet, aber ging auf Twitter rum. Da gab es einen Spiegelartikel mit der Überschrift Ärger auf FDP-Vize Kubicki, die Wut der Julis auf einen alten weißen Mann. Mit dem Text darunter, nach 5 Wahlniederlagen machen die jungen Liberalen beim Bundeskongress ihrem Ärger über die FDP-Spitze Luft. Vor allem einer sollte nach Meinung der Juli-Chefin seinen Posten räumen, Parteivize Wolfgang Kubicki. Ja, und ich sage dazu, lost. Einfach nur lost. Also. Apropos lost, ich war schon ein bisschen irritiert, als du überleiten wolltest zu dem Artikel damit, dass eine FDP-Frau vor einem Mehrfamilienhaus eine Handgranate gezündet hat, aber das war dann doch was anderes. Nein, in Berlin, wo sonst, hat ein Mann vor einem Mehrfamilienhaus eine Handgranate gezündet. Dachte, das wäre erwähnenswert, weil sowas passiert ja eigentlich schon immer, sozusagen. Kennen wir ja, ne? Ist ja jeden Tag, dass irgendwo Handgranaten explodieren. Der Typ ist wohl Serbe, kann man dann spekulieren, wo die Handgranate herkam. Ne? Also, ja, man konnte zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, was hier Motiv oder Streitigkeiten, der hat wohl auch noch jemanden dann mit Messer attackiert, sind aber Landsleute von ihm wohl gewesen, keine Ahnung. Ja, aber halt mal eine Handgranate. Warum nicht? Bisschen mehr Bunt, bisschen mehr Leben in die Stadt, ne? Weniger Autos, mehr Handgranaten, keine Ahnung. Aber das ist der Weg, den wir nehmen. Wir können das uns anschauen in Göteborg, in Schweden, wo das inzwischen halt gar nicht mehr wahrgenommen wird, wenn mal wieder eine Handgranate explodiert. Aber gut. Unser Land wird sich verändern und ich freue mich darauf. Strom vom Acker. Hatten wir das nicht letzte Woche erst, dass man so Dinger bauen kann? Die ja, irgendwie... das war ein Beispiel aus Amerika, glaube ich. Und dieses ist jetzt hier aus Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war von Mammon, aber im Endeffekt steht hier nur drin, dass sie sowas in Deutschland auch machen. Oder ausprobieren. Ja, die Idee ist ja schon interessant. Auf jeden Fall. So könnte man einiges an Fläche freiräumen. Wobei halt das immer noch die Frage ist, ob diese Fläche halt nicht in einer Meersonne besser angesiedelt wäre. Oder welche Leitungen man dann bauen müsste oder was auch immer. Ja, das sowieso. Nur die Sonne scheint ja eh nicht den ganzen Tag. Also nicht so wie in Kalifornien. Also auch da scheint sie nicht den ganzen Tag, aber auf jeden Fall öfter als in Deutschland, würde ich mal meinen. Die dumme Pute. Genau, hier geht es um die Puten praktischerweise. Das machen wir jetzt gerade nicht da. Jetzt kommt der ganze Artikel. Aber sehr gut. Ja, hier geht es im Endeffekt mal wieder darum, dass man dem Tierwohl zuliebe mehr Vorschriften machen möchte, für wie viel Platz so eine Pute im Stall hat. Und die Leute halt sagen, naja, wenn ihr das macht, könnt ihr es natürlich machen, aber dann wird das halt alles einfach ins Ausland wandern und gewonnen haben wir gar nichts. Na, und von daher Traumtänzerei und so. Naja gut, die ganzen Discounter und so haben ja angekündigt, dass sie bestimmte Haltungsformen nicht mehr kaufen oder verkaufen werden und so. Ich denke, dass da halt schon ordentlich Druck auf dem Kessel ist momentan. Ja, wenn das natürlich kommt, dann wäre es natürlich gut. Aber hier so geht es ja um Regularien, ne? Also, weil ich glaube mal, wenn Ja, wenn die das Zeug halt loswerden, dann können sie, wird das ja auch wirtschaftlich sein, nehme ich mal an. Und Ja, es ist mal wieder so, dass sie den Bauern ja irgendwelche Vorschriften machen wollen, die mal wieder noch enger sind. Und dann fallen mal wieder noch mehr oder fallen mal wieder ein paar hinten rüber, die dann pleite sind und so. Es ist irgendwie eine komische, wie soll man sagen, bei denen wird der Gürtel immer enger geschnallt. Das ist ganz komisch. Diesmal eben bei den Puten, Kollegen mit den Puten. wir nennen die um, wir nennen sie jetzt Wladimir Putin und dann können wir denen so schlimme Dinge antun, wie wir wollen. Was ist mit den Putinnen? Aber wir können sie nicht Talkies nennen, weil. Oh, hör bloß auf. Türkiye! Was habe ich denn hier noch Was, wenn die aufgeschrieben? Puten, wenn die Talkies vom grauen Wolf gefressen werden, was dann? Achso, hier berichtet die AGA heute davon, dass der Bayerische Rundfunk Aktivistinnen, Klimaaktivisten und Aktivistinnen zusammenbringen möchte mit Bauern, um mal irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil die Bauern fühlen sich missverstanden und die Klimaaktivisten fühlen sich ungehört oder so. Und ja, das fand ich vor allem deswegen bemerkenswert, weil es dann in dem Fall irgendwie schon mal zu funktionieren scheint, dass der Öffentlich-Rechtliche oder wer auch immer dann solche Befürworter und Kritiker eines Themas an einen Tisch bringt. Und bei anderen Themen funktioniert das eben nicht, ne? Also, wie gesagt, mit Klima funktioniert das ja schon mal nicht mehr. Und Aber sie sagen ja auch Tierschutzaktivisten auch, ne? Also Tierschutz- ja, und auch, ja, okay. Umweltaktivisten, also nicht nur Klima. Ja, okay. Das gehört ja dann irgendwie auch dazu, ist schon richtig, ne? Auf jeden Fall bringen Sie die mal an einen Tisch und lassen die mal ein bisschen ihre Argumente tauschen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also eher sozusagen sich gehen vorbildlich, ne? So macht man es eigentlich. So soll es sein, Freunde. Ja, wenn das die Ob das von der denn so läuft, Kachel wie von es. vorhin da von Herrn Pollenz hören, dann wird das wahrscheinlich sofort weggecancelt oder so. Nachher haben die Aktivisten noch Zweifel an ihrem Aktivismus. Das wollen wir ja Ja, die nicht. Frage ist dann auch, wie das dann ausgestaltet ist. Oder es gibt ja sicher auch eine Machart, die dann beeinflussend ist und so weiter. Da schauen wir mal, wie es dann wird. Ne? Audiothek kann man schon. Okay. Nochmal, werde ich mal tun, dann vielleicht bis nächste Woche. ja, auch ein total bescheuerter Vergleich von diesem Anwalt. Wir halten an der alten Verbrennertechnologie fest, weil wir das am besten auf der Welt können, sagte auch Kodak zu Zelluloid, Kindermann zu Ja, Vitalibro. da möchte ich direkt einhaken und sagen, lieber Herr Jun, Kodak stellt immer noch Zelluloidfilm her. Ja, und Da das möchte auf jeden Fall. Und es ist einfach eine ganz. Was sagt denn Verbrenner dann jetzt? Was sagt er denn jetzt? Batterie oder was soll er sagen? Ist doch Quatsch. Du kannst doch nicht einen Verbrenner, also den Energieerzeuger mit dem Energieverbraucher, die Batterie da vergleichen. Oder mit der Lagerstätte meinetwegen, ne? Mit dem Speicher. Das ist doch was völlig anderes. Und Kodak zu so Zelluloid-Filmen, also das war ja im Prinzip was Ähnliches. Das ist eine Ja, das ist ja. Weiterentwicklung und so weiter. Das ist irgendwie überhaupt nicht vergleichbar, finde ich, ne? Ja, also diese Elektro-Geschichten sind ja jetzt alle nicht neu. Ich meine, wir hatten ja auch diesen Artikel, dass sie da zur Kaiserzeit schon mit Elektroautos gefahren sind. Ja, nur das Elektroauto ist nicht das auch, ne? Genau, es ist eben keine natürliche Weiterentwicklung des Verbrenners. Vielleicht im Gegenteil oder so. So war es ja dann 1912, ne? Ja, und man kann mir ja trotz allem auch nicht darlegen, wo kommt denn der Strom her Ja, eben, das ist ja für irgendwie. die Viecher, also die Autos. Der Vergleich müsste mit Kommt dem zum Kraftwerk Beispiel, dann stattfinden oder ja, so, da kommt ne? zum Beispiel oft auf dieser veralteten Verbrennertechnologie, kommt das zum Beispiel mal Also zu wenn ich diesen Deutschland. ganzen Unsinn mit klimaneutraler Mobilität höre, es gibt kein Perpetuum mobile. Wir Das ist ja haben mal einen nicht so einfach. Ja. Energieerhaltungssatz, wir haben Gesetze der Thermodynamik und all so ein Unsinn. Ja, Die das sind ändern doch sich alles nur nicht, weil. Herrschaftsdiskurse, Na, es gibt ja ohne Mars. Kleben die sich Ende. dann in den Formelsammlungen fest, bis die geändert werden, oder wie Aber läuft denk doch mal an den Maxwell Chikombutsu, Ja, das sind ja wirklich der hat viele die freie Schadstoffe Energie verschwunden nutzbar gemacht. Da gab es übrigens diese aus Woche dem. ein Video von Thunderfoot zu dem freien Energie-Fernseher von Herrn Chikombutsu. Okay, da Und ist das Thunderfoot aber lang geschlafen. ja, wo bist du denn, Ja, ne? er hat auch noch ein paar mehr Ausschnitte gehabt aus so einer Sendung, die sehr lustig war, weil der hat auch die ganze Zeit Eine behauptet hat, alle Pressekonferenz. Leute würden irgendwie gegen den opponieren und er wäre jetzt irgendwie krank oder so und das würden die Leute irgendwie ausnutzen oder so Dinge. richtig übel, noch mehr drauf rumgeritten. Und der Thunderfoot hat auch quasi hergeleitet, was das wohl für ein Ding war, was sie da hinten angeschlossen haben, nämlich quasi so ein Spannungswechsler, dass man so eine Batterie da dran anschließen kann, wie für so ein Ach so. für so ein ja. Modellflugzeug oder sowas. Dass das halt dann auf die Spannung kommt, mit der man den Fernseher betreiben kann. Weil der meinte halt, das wäre halt ohne weiteres möglich und so ein Fernseher könnte man halt damit dann auch irgendwie eine Stunde oder so laufen lassen. Aber danach ist halt der Saft leer. Aber so lange geht es halt. Das so sah das Gerät, was er da hinten an seinem Fernseher dran hat, halt für ihn aus. Er hat auch so ein paar Bilder gezeigt, also war sehr schlüssig nice. Argumentiert auf jeden Fall. Ja. Na, auf jeden Fall ist, wie gesagt, das Elektroauto eben keine logische Weiterentwicklung vom Verbrenner. Es ist einfach Bullshit. Also er sagt ja immer, dass die Leute reden Quatsch-Jura. Hier hat er immer Quatsch-Technik geredet. Ja, und er ist auch ein Quatsch-Jura-Mensch. Also, kann sein, ja. Er ist ja bekannt bei mir. Ne? Also ich glaube sogar, dass ich ihm schon mal begegnet bin. Nämlich, er hatte doch, glaube ich, auch diesen Typen verteidigt, der sich mit Merkel hat ein Selfie machen lassen und irgendwelche Leute haben irgendwas behauptet über den und dann ist er irgendwie gerichtlich dagegen vorgegangen, das ist ein Flüchtling. Und da war der damals bei dieser einen Veranstaltung vom Novo-Magazin, bei der ich war, meine ich mich zu erinnern. Und weil da hat er nämlich auch diese, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das war, weil er sagt ja immer so gerne, dass es angeblich in Amerika ja die unglaubliche Meinungsfreiheit gibt, wo jeder jeden verleumden darf. Und das ist nämlich Quatsch. Mhm. Na, ich sag nur, er sollte dann vielleicht mal hier die Amber Heard verteidigen. wenn das so wäre. Ja, ich habe jetzt überall nach Tali Pro gesucht, aber es macht immer noch keinen Sinn für mich. Ich kenne es auch nicht, keine Ahnung. Kindermann. Das soll wahrscheinlich eine Abkürzung sein für irgendwas, auch was Kindermann also weiß. Es gibt eine Tali Pro Rope Access Company Malaysia, Safety at Height. Ja, was ist denn Kindermann? ja, es gibt, wenn man Tali Pro und Kindermann zusammensucht, kommt man zu seinem Tweet. Ja, aber Tali Pro ist doch bestimmt eine Abkürzung für irgendwas, weil seine Zeichen nicht mehr gereicht haben. Pro Taliban, Teli Pro, sagte jemand, gibt es. Teli Pro. Wir werden das noch rausfinden. Wir lösen das Rätsel live für euch. Ich kenne nur Mr. Taliban, der Mi Banana Talit. Oh. Ey, Mr. Taliban. Der gehört da nicht hin. Taliban. Teli Pro ist eine digitale App für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Okay, und was ist Kindermann in dem Fall? Ich kenne Kindermann. Also ich unter Kindermann habe ich einen Kindermann Verlag, Weltliteratur für Kinder. Also Bücher sind wahrscheinlich nicht komplett aus der Mode. Dann gibt es Kindermann Textil GmbH. Kindermann Touch Display. Gibt es auch, ja. Okay. Man weiß es nicht. Nee. Aber ja, es ist irgendwas, was. Ja, also, Herr Jun, deine Beispiele, mit denen du Leute ohnen willst, sollten irgendwie erschlüsslicher sein als das, was du hier vorgelegt hast. Einer hat geschrieben, dass neuerdings auch Kühlungen für Häuser wieder mit Eisblöcken gemacht werden. Okay. Und nicht mit Kühlgeräten oder so. Und ich meine, Watt über Gleichstrom, also sagt ja und nochmal Edison über Gleichstrom, das sind zwei konkurrierende Sachen gewesen. Da könntest du genauso sagen, ja, wir haben an der alten Technologie VHS festgehalten, obwohl Betamax viel besser war. Ja, also, die allermeisten haben geschrieben, der große Unterschied ist ja wohl, dass es nicht verboten wurde, was da steht und dass eben heute Sachen verboten werden sollen, ne? Oder dass man sich komplett davon verabschiedet. Es hat sich ja keiner komplett von Gleichstrom verabschiedet. Ja, richtig. Oder wie gesagt, diese Zelluloid-Film stellen das ja immer noch her. Und das ist deren Geschäfts. Wir sind eine freie Gesellschaft, wir wollen nicht so viele Sachen verbieten. Weil es ist ja noch nicht mal die Schallplatte, ist ja noch nicht mal tot zu kriegen. Kodak wird doch angeblich so weiter. Wenn sie das über den Markt geregelt haben, warum regeln sie das jetzt noch über die Gesetze? Das ist Blödsinn, überflüssig. Ne? Wenn das dann angeblich sowieso ausläuft, weil es sich nicht mehr bezahlen lässt oder so. Ja, was soll dann die Verbieterei noch, ne? Es ist einfach diese. Und auch Eisschneider und Eisfabriken gegen Kühlschränke. Es gibt weiterhin Bedarf an Eis. Ob du es glaubst oder nicht. Ich hatte selber einen Kumpel, dessen Eltern eine Metzgerei gehabt, als wir jung waren. Natürlich, die haben immer Eisblöcke vorgehalten, weil du halt auch Sachen kühlen musst, wenn du das auslieferst und so. Kühlkette darf nicht unterbrochen. Aber ja. Kühlkette darf nicht unterbrochen. Und auch der Verbrenner wird weiterhin seinen Platz haben. Wenn du nämlich einen riesigen Bagger oder irgendwas fahren willst, dann viel Spaß dabei, wenn du ist nach 3 Minuten halt leider der Akku leer oder du hast halt eine Steckdose hinten dran. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, wir haben ja jetzt schon die ganzen Erfahrungswerte mit diesen wunderbaren E-Bussen zum Beispiel im Winter. Also die ganzen Artikel hatten wir ja alle schon, wie toll die funktionieren, wenn es kalt ist. Naja, dafür kriegen wir ja die 15 Minuten, das 15 Minuten Gefängnis, wo wir dann nur raus dürfen, wenn wir einen wichtigen Grund haben und unsere Energie bzw. CO2 nicht überschritten haben und keine bösen Sachen über unsere Außenministerin auf Twitter gesagt haben. Darf ich die Woche schon mal nicht? Das Allerwichtigste, ja. Ja. Ja, wir sind ja schließlich nicht in Amerika, wo die Leute sich die ganze Zeit gegenseitig nötigen und hier verleumden, ne? Beleidigen, was die da ja alle dürfen. Weil das ja Redefreiheit da ist. Freiheit, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was sie schadet. Ja. Lest Knicklicht und Marx pro Kopf. Das nee, Miete pro Kopf, verdammt. Marx pro Kopf. Ohne Preis läuft es nicht so gut, ne? Nee, Preis. Wir haben jetzt heute auch gar nicht nachgeguckt, das müssen wir eigentlich noch gucken, welcher Special Day welcher Tag heute ist. Ach ja. Was findest du das so raus? Schnell. Dabei, bin dabei. What is today? Nationaler Spinattag. Ja. Spitze. Nationaler Spinattag. Ich weiß noch nicht so genau, wahrscheinlich in Amerika. Außerdem ist Black Marriage Day. Okay. Naja, ist ja auch Antirassismuswoche halt. Außerdem ist Good Hair Day. Super. Epilepsy Awareness Day. Live Long and Prosper Day. Das ist was für einen Chris. Da bin ich dabei, ja. In Mali ist Tag der Märtyrer. Irgendwo auf der Welt ist National Nougat Day. Tag der Märtyrer. Ich glaube, der Preis nimmt mir das von der UNO oder so, oder? Ich kann es dir nicht sagen, aber Diana Ross hat heute Geburtstag. Damn. Und Steven Tyler. Ne? Zwei große alte Damen der Musik. Oh, du hast ihn missgendert. Strafe. Oh, Mr. Tyler, going down. Ja, ja. Pump ist die beste Platte, die Aerosmith je gemacht hat. Fight me. Ja. Das kann sein. Da hatte ich ja auch noch eingereicht, die Liste mit den 50 besten Platten. Oh, und die haben wir nicht genommen. Nee, die waren mir zu alt. Ach so. Bin ich schon älter, ja? Oh, da habe ich vielleicht nicht aufgepasst. Ja. Aber da hätten wir gut mal, das könnten wir eigentlich mal als Special machen, so eine Liste mit 100 besten Platten oder 100 besten Filmen. Angeblich haben sie die Liste angepasst, weil die zu männlich war oder genau, so. Genau, da war ein bisschen viel Beatles drauf. Ne? Naja gut, aber bitte die Beatles halt. Ja, Pech gehabt. Ich meine, hätten die anderen halt genauso gute Musik machen müssen. Ich habe aber nur einen Bob Dylan gesehen. Das, naja, musikalisch ist jetzt Bob ja auch, ja... Ist ja jetzt nicht für seine Produktionsqualität bekannt. Aber ich glaube, ich gucke mir mal Velvet Underground Eingängigen. Ich kenne ihn noch nicht so. Hört mehr Electric Six. Das ist das Einzige, was hilft, Leute. In dieser schlimmen Zeit ist Electric Six, sind Electric Six für euch da. Okay. Steigt ein mit Absolute Treasure auf YouTube und so. Schöne Woche. Machtet gut und seht zu, dass er dem Wahnsinn irgendwie entkommt. Ab und an wenigstens. Ja. Sollen wir noch Wetten annehmen, wie es mit den Atomkraftwerken weitergeht? Wir hatten niemals Atomkraftwerke, Mammon. Hast du nicht mal in die Scheune geguckt? Wir hätten nie welche da sein sollen, ja, das kann sein. Das. Wartet, jo. Ich verabschiede mich jetzt im Chat einmal jetzt ordentlich, wie ich das gehört. Ja, tschüss. Lasst euch nicht zurückstellen. Genau die Band meine ich, Psychodad. Genau die.